über Kernkraftwerke diskutieren, dann gäbe es vermutlich verschiedene Auffassungen und ein Pro und Contra. Aber in der Frage, was taugen Toleranz und Meinungsfreiheit, ist eigentlich das Urteil durchgesetzt. Die taugen sehr viel und die Frage stellt man eigentlich nicht, was diese Tugenden leisten, weil die als so fraglos gut und gültig gelten, dass sie als Grundlage des menschlichen Zusammenlebens schlechthin genommen und gewürdigt werden. Das politische Organ, für das ich heute Abend darüber ein paar Anmerkungen machen will, der Gegenstandpunkt, liegt draußen am Büchertisch aus. Wer sich also nach dem Vorgetragenen mit der Sache näher befassen will, kann das auch in schriftlicher Weise haben. Toleranz und Meinungsfreiheit gelten also, wie gesagt, als fraglos gut, als Grundlage des menschlichen Zusammenlebens schlechthin. Und eigentlich ist es so, dass der so wie wir heute Abend die Frage aufwirft, was taugen sie eigentlich, was leisten sie denn, sich schnell einen Ordnungsruf zuzieht. Keine Toleranz den Kritikern der Toleranz. Keine Meinungsfreiheit den Kritikern der Meinungsfreiheit. So intolerant können Tolerante sein, wenn man die Werte in Frage stellt, die sie heilig finden. Um ein Missverständnis gleich am Anfang auszuräumen, wenn wir dieser Frage nachgehen, und da klingt ja auch ein Zweifel mit in Bezug auf die Tauglichkeit von Meinungsfreiheit und Toleranz, dann nicht deswegen, weil wir in dieser Frage für die schlichte Negation dieser Werte wären. Unsere Sache ist es nicht, dass, wenn Tolerante und Freunde der Meinungsfreiheit sagen, man muss andere Auffassungen und Positionen respektieren und gelten lassen, dass unsere Gegenposition etwa wäre, nein, auf keinen Fall darf man andere Positionen gelten lassen, man muss sie niedermachen. Das ist nicht die Position, für die ich heute Abend spreche, sondern das Unternehmen, um das es geht, ist sehr viel schlichter. Einfach einmal zu prüfen, was sie taugen, Toleranz und Meinungsfreiheit, was sie leisten. Und zur Orientierung für alles Folgende vielleicht eine These vorweg. Das, was Toleranz und Meinungsfreiheit normalerweise nachgesagt wird, das würde zur Vermeidung von Streit und Gegensatz beitragen und die Gesellschaft harmonisch machen. Das ist weder die Leistung dieser Werte, noch ist es die Absicht, die ihnen zugrunde liegt, sondern, und das wäre meine Gegenthese, es sind Tugenden, die ein staatlich etabliertes Gewaltverhältnis befestigen und die Gegensätze, in denen Leute täglich und praktisch stehen und von denen die allermeisten geschädigt werden, haltbar zu machen. Das ist, wie gesagt, eine These und das muss natürlich erläutert und begründet werden und das will ich in zwei Kapiteln tun. Das erste beschäftigt sich mit der Toleranz und das zweite Kapitel mit der Meinungsfreiheit. Also zunächst zur Toleranz. Entschuldigung, darf ich vielleicht kurz mal rausgehen und bitte die Musik leise zu stellen? Das wäre nett und auch in meinem Sinne, ja? Ja, ich mache das. Okay, also wir versuchen die Musik etwas zu dämpfen im Hintergrund. Dann kann man sich besser konzentrieren. Also zur Toleranz. Es ist Gemeingut, am Arbeitsmarkt etwa, dass Menschen mit einer Behinderung keinen Arbeitsplatz bekommen oder nur einen schlechteren. Man weiß, dass Ausländer oder Menschen anderer Hautfarbe am Wohnungsmarkt keine Wohnung bekommen oder nur eine schlechte. Man weiß, dass Schwule auf dem Jahrmarkt Prügel beziehen des Öfteren. schlechte Behandlung von Minderheiten ist in dieser Gesellschaft üblich. Und der Aufruf zur Toleranz, der folgt dem auf dem Fuße. Immer dann, wenn Minderheiten schlecht behandelt werden, finden sich auch Menschen, die zur Toleranz aufrufen. Und das erste Verräterische an solchen Aufrufen zur Toleranz ist, dass die Liste derer, denen man Toleranz wünscht, aus genau denjenigen besteht, die schlecht behandelt und verachtet werden. Und daraus ziehe ich einen ersten Schluss. Toleranz wird deswegen so oft gefordert, weil sie praktisch nicht geübt wird. Sonst müsste man sie nicht fordern. Man fordert nur etwas, das es nicht gibt. Sie wird gefordert, diese Toleranz, weil sie nicht geübt wird. Und zum Zweiten ist es so, dass das nicht bloß bei den zitierten Minderheiten so ist, sondern es gilt für das Verhältnis aller Bürger untereinander, auch für das Verhältnis der Bürger zum Staat, in dem sie leben, ja sogar für das Verhältnis zwischen Staaten, dass Toleranz praktisch nicht gilt und nicht geübt wird. Ein paar Beispiele, um das zu untermauern. Es gibt einen Konzern wie Opel aktuell, der ankündigt, es werden 10.000 Arbeiter entlassen. Das braucht der Konzern, um seine Bilanzen zu entlasten. Die Arbeiter und ihre Familien brauchen das Geld zum Leben. Und ist jetzt Opel tolerant und sagt, gut, wir müssen auch euren Standpunkt respektieren, euer Interesse achten. Wir verzichten auf die Entlassung. Es gibt einen Streit, ein zweites Beispiel, um die Renten in Deutschland. Es gibt viele alte Leute, die von der Rente, die sie beziehen, nicht leben können. Es gibt eine Auffassung in der Regierung, Müntefering hat sie laut vertreten, dass die Renten gekürzt werden müssen. Steht der Staat jetzt auf dem Standpunkt? Ja, wir mit unserem Haushalt achten auch das Interesse der Rentner an einem halbwegs auskömmlichen Lebensabend. Das muss toleriert werden, also verzichten wir auf die Kürzung. Gibt's das? Drittes Beispiel. Es gibt einen Staat wie die USA. Die streiten sich aktuell mit dem Iran. Dem werfen sie vor, dass er nach einer Atombombe strebt. Ob wirklich oder angeblich, das ist mir für den Augenblick gleichgültig. Stehen die Amerikaner auf dem Standpunkt, unsere Arsenale sind übervoll mit Atomwaffen, der Iran hat keine einzige Atomwaffe, seien wir tolerant, was soll der atomare Geiz, es sei euch gegönnt, auch euer Standpunkt soll geachtet werden. Gibt's das? Jeder hat hier gemerkt, so gestellt sind die Fragen rhetorischer Art, jeder weiß die Antwort, so ist es nicht. Es ist offenbar gar nicht wahr, dass in dieser Gesellschaft jedes Interesse ein anders geartetes, widerstreitendes achtet und respektiert. Toleranz wird praktisch nicht geübt. Es ist ganz anders. Es setzen sich die stärkeren Interessen über die schwächeren hinweg. So läuft es. Dabei ist es nicht mal so, dass ich meine Kritik darauf beschränken möchte, das tun die Toleranten schon selber, dass die ausbleibende Befolgung des Toleranzaufrufs der Skandal ist. Der Aufruf zur Toleranz selber ist ein Skandal. Er wirft nämlich ein sehr schlechtes Licht auf die Gesellschaft, in der wir leben. Denn wer zur Mäßigung aufruft, wer sagt, streitet euch nicht, fallt nicht übereinander her, der redet von einer Gesellschaft und spricht eine Gesellschaft an, die offenbar voll ist von Gegensätzen zwischen Leuten. Gegensätze, wo jeder einen Grund verspürt, andere zu drangsalieren oder schlecht zu behandeln oder sie zu schädigen. Und daran merkt man, dass der ganze Aufruf zur Toleranz einen Pferdefuß hat. Wer nämlich verlangt, widerstreitende Interessen sollen sich bitte respektieren. Gegensätzliche Positionen sollen Streit vermeiden. Der setzt ja keinen dieser Gegensätze außer Kraft. Alle werden beibehalten. Nur die Stellung dazu soll anders sein. Es gibt mehr pathetische Übersetzungen der Toleranz, dahingehend, dass man sagt, das fordert den ganzen Mann oder die ganze Frau. Das ist die Tugend des Aushaltens von Spannungen. Man muss andere Positionen auch erdulden können. Da klingt das von mir Gesagte durch. Wer nämlich eine andere Position aushalten muss, wer eine andere Auffassung dulden muss, der sagt nämlich, es kostet ihn Anstrengung, das Messer zugeklappt zu lassen, weil er die andere Position für schlecht, für schädlich oder niederträchtig hält. Das legt also Zeugnis davon ab, dieser Aufruf zur Toleranz als die Tugend des Aushaltens, dass die Menschen ein Bewusstsein davon haben, dass sie es mit gegensätzlichen Interessen zu tun haben und dass es sie sehr viel Kraft und Anstrengung kostet, diesen Gegensatz nicht gegen andere auszutragen oder selber ein Opfer davon zu werden, dass andere den Gegensatz gegen ihn austragen. Und weil das so ist, hört auch der Ruf nach Toleranz nie auf, weil die Gegensätze nie abgestellt werden, dessen wegen die Leute immer auf dem Sprung sind, andere zu schädigen oder ihnen niederträchtig zu kommen. Was nun die Natur dieser Gegensätze angeht, zwischen den Menschen in dieser Gesellschaft, so besteht diese Natur nicht in dem, was ihnen die Verfechter der Toleranz normalerweise nachsagen, dass es sich um Zerwürfnisse im menschlich allzu menschlichen Bereich handelt, um quasi mit den menschlichen Interessen naturnotwendig verknüpfte Kollisionen. Da wird zum Beispiel gern so ein Streit aus dem Alltag zitiert, den man von zu Hause oder aus einer Wohngemeinschaft auch kennt. Der eine will gerne laute Musik hören, der andere braucht aber gerade seine Ruhe. Oder er will sie. Solche Interessen sind eigentlich von Haus aus gar nicht zum Gegensatz fähig. Es ist nämlich eine bloße Differenz. Einer will laute Musik hören, der andere nicht. Es ist eine Differenz von Interessen. Und normalerweise würde man mit dieser Differenz auch gut umgehen können und locker mit ihr fertig. Man würde einfach Zeit und Raum trennen. Entweder man hört die laute Musik dann, wenn der andere nicht da ist, oder man hört sie an einem anderen Ort, in einem gut geschnittenen Haus mit solide isolierten Wänden, gelingt sowas auch. Das wären Interessendifferenzen, die sich schon durch die bloße räumliche Trennung der Figuren auflösen ließen. Und wenn jetzt doch jemandem die Plattenbauwohnung einfällt oder der soziale Wohnungsbau, wo schon die bloße Betätigung der Klospülung des Nachbarn das Fernsehprogramm stört oder das Bild von der Wand putzt. Da muss man sagen, mag sein, dass in solchen Wohnverhältnissen bloß differierende Interessen schnell in die Nähe eines Gegensatzes geraten. Aber dann nicht, weil sie von Haus aus diese Qualität hätten, sondern weil die kapitalistischen Wohnbedingungen Interessen in einen Gegensatz stellen, die von Haus aus zum Gegensatz gar nicht fähig sind. Ja, wer nur das Geld für eine solche Sozialwohnung hat, ja, der hat einen Mangel an Wohnqualität eingekauft. So ist es in dieser kapitalistisch organisierten Welt. Aus diesem Bereich also, des menschlich allzu menschlichen, da stammen die Zerwürfnisse gar nicht, deretwegen so oft nach Toleranz gerufen wird. Die haben eine viel wuchtigere Quelle, Und die liegt nicht in der Natur der Menschen und in ihren Interessen, sondern die liegt in der staatlichen Geschäftsordnung, die durch das Recht in Kraft gesetzt wird. Auch das mag jetzt auf den ersten Blick befremdlich klingen, denn der Staat und das Recht werden ja für gewöhnlich als Schlichter angerufen bei Konflikten. Da geht man zum Rechtsanwalt, man zieht vor Gericht und will Konflikte schlichten. Aber Staat und Recht, bevor sie irgendetwas schlichten, sind in erster Instanz die Quelle, die sehr viele, die Gesellschaft und das zwischenmenschliche Zusammenleben prägende Gegensätze in Kraft setzt. Das geht mit einem ganz unscheinbaren Recht zu, das jeder Mensch hat. Jeder hat das gleiche Recht in dieser unserer Welt, mit seinen Mitteln und Fähigkeiten Geld zu verdienen. Das gilt auch für schwule Behinderte aus Afrika. Persönliche Merkmale an einem Menschen, die zählen da nicht. Da soll keine Diskriminierung sein. Jeder hat das Recht, mit seinen Mitteln und Fähigkeiten Geld zu erwerben. Allerdings, er muss es auch. Versorgt wird niemand. Planwirtschaft gibt es nicht. Jeder muss in der freien Wildbahn der Marktwirtschaft sein Glück suchen und Geld verdienen. Durch dieses gleiche Recht für alle, das haben sie wirklich alle, unabhängig von ihrem Glauben, unabhängig von ihrer Hautfarbe und vom Geschlecht. Durch dieses gleiche Recht für alle wird eine entscheidende Diskriminierung durchgesetzt in der Gesellschaft. Dieses gleiche Recht für alle, das scheidet die Menschen, nämlich in solche, die Geldmittel oder Eigentum haben, und in solche, die so etwas nicht haben, die nichts haben als ihre Schaffenskraft, die sie verkaufen müssen an andere, die das Anstellen eines Arbeitnehmers lohnend finden für ihr Geschäft. Die Gesellschaft zerfällt, wenn man an das heitere Beruferaten zurückdenkt, in Selbstständige und Unselbstständige, in Eigentümer, die so viel Vermögen haben, dass sie das Vermögen vorschießen können, um es vermehren zu lassen, und zwar durch die Arbeit anderer, die ein solches Vermögen nicht haben, aber Geld zum Leben brauchen. Diese entscheidende Diskriminierung, die Scheidung der Menschen in solche mit Eigentum und Eigentumslose, ist das durchgesetzte Prinzip dieses gleichen Rechts. Jeder hat das Recht, Geld zu erwerben und zu verdienen. Dann unterscheiden sich eben die Menschen nach Maßgabe dessen, was sie bereits als Eigentum und Geldvermögen haben oder nicht haben. Diese quasi politökonomische Diskriminierung nach Eigentum für seine Vermehrung, das ist die in dieser Gesellschaft einzig gültige, und die ist so sehr gültig und so verehrt, dass sie gar nicht so heißt. Das gilt gar nicht als Diskriminierung, sondern es wird sogar als Gleichbehandlung gefeiert. Jeder hat das gleiche Recht, Geld zu verdienen. Obwohl die Folgen der damit befestigten, per Diskriminierung in Kraft gesetzten Ungleichheit ja auch im Ergebnis sichtbar sind. Immerhin, es ist nicht lange her, da hat eine Unterschichtendebatte in Deutschland stattgefunden. Da wurden neben den Reichen, die es durchaus gibt in dieser Welt, große Konzerne, die Familie Quandt und andere, da wurden neben diesen Reichen immerhin 10 Millionen Menschen zusammengezählt, die nach offizieller Statistik unter der Armutsgrenze leben. Im Schatten der Konzernbilanzen gedeiht die Armut, was gar kein Wunder ist, weil der Gewinn, für den die Menschen arbeiten müssen, im Lohn, der dafür gezahlt wird, eine zu beschränkende Kost hat. Also wird sie knapp gehalten. Das ist die entscheidende Diskriminierung, die in dieser Gesellschaft gilt, die nach Eigentum und die nicht so heißt. Und der Staat selber ist so sehr Fanatiker dieser Diskriminierung, dieser, aber auch nur dieser, dass er Wert darauf legt, dass andere Arten von Diskriminierung nicht zum Zug kommen sollen. Ausgestorben sind sie deswegen nicht. Und dafür ist ein aufschlussreicher Hinweis das Antidiskriminierungsgesetz, das kürzlich beschlossen worden ist, noch durch die rot-grüne Regierung. Was hat der Staat da entdeckt? Ja, wenn er ein Antidiskriminierungsgesetz macht, dann wird er wohl nicht die Diskriminierung im Auge haben, die ich vorhin als die zentrale genannt habe. Dass die Menschen nach Eigentum geschieden werden, in einer Eigentümerklasse und in einer Arbeitnehmerschaft, die nichts hat. Ja, das will er wohl nicht rückgängig machen. Das ist ja die Basis seiner Geschäftsordnung. Die hat er in Kraft gesetzt. Die Diskriminierung, die er im Auge hat und mit diesem Antidiskriminierungsgesetz angeht, die ist von anderer Art. Er hat nämlich entdeckt, dass der Umstand, dass ein Mensch behindert ist oder eine andere Hautfarbe hat oder einer anderen Religion zugehört oder es sexuell anders hält, gepierste Schwule zum Beispiel, dass die in dieser Gesellschaft seiner freien und gleichen Eigentümer manchmal schlechter wegkommen. Kein Wunder. Das Eigentum ist die maßgebliche Scheidung, für dessen Vermehrung soll alles taugen. Und von diesem Standpunkt aus hat er den Eigentümern natürlich das Recht eingeräumt, alles das zu tun, was ihrem Eigentum nutzt. Also nutzen auch die Besitzer von Restaurants, die Unternehmer, die Fabriken haben, diese ihre Freiheit und taxieren das Menschenmaterial, das sie entweder als Arbeitskraft einstellen oder als zahlende Kundschaft melken wollen. Und bei diesem Taxieren der Brauchbarkeit der Menschen kommen durchaus persönliche Merkmale wieder zum Zug. Da stellt zum Beispiel ein Konzern wie Daimler-Benz fest, ja, ein Mensch mit Behinderung taugt für den Hochleistungssport am Band nicht. Den will er nicht. Die Leistung taugt nicht für den Gewinn, für den sie abgeliefert werden muss. Ein Restaurantbesitzer stellt sich auf den Standpunkt, einen Rollstuhlfahrer duldet er nicht in seinem Restaurant, er hält es für eine Klimaschädigung, die den Umsatz drückt. Also gibt es Leute, die werden mit dem Verweis auf ihre Behinderung aus einem Lokal verwiesen. Es gibt Mieter, Vermieter, die einem Menschen anderer Hautfarbe die Wohnung kündigen oder sie erst gar nicht geben, weil sie auf dem Standpunkt stehen, das stört den Hausfrieden, wenn hier ein Schwarzer einzieht. Das vergrault ihm zahlende Kundschaft. Und eine Bank kündigt einem gepiersten Schwulen, weil sie auf dem Standpunkt steht, das Outfit und die Bewegung von diesem Menschen am Bankschalter, das verprellt die zahlende Kundschaft und sie deponieren ihr Vermögen lieber bei einem anderen Institut. Das alles gibt es und zwar als Folge davon, dass nach der Tauglichkeit fürs Eigentum die ganze Persönlichkeit eines Menschen durchgemustert wird. Und da gehört die Leistungskraft, die Ausbildung und Qualifikation genauso zu wie die Aura, die er um sich verströmt. Outet er sich als ein Angehöriger einer in der Gesellschaft immer noch nicht voll geachteten sexuellen Strömung oder gar als Ausländer, die ja auch nicht im Rufe stehen, herzlich willkommen zu sein, dann ist das geschäftsschädigend. Und das Antidiskriminierungsgesetz leistet jetzt eines und nur dieses eine. Es verbietet gar nicht den Ausschluss von Behinderten oder Schwarzen oder Schwulen aus irgendeinem Geschäft, sondern das Antidiskriminierungsgesetz verlangt, dass beim Ausschluss die Besonderheit an diesem Menschen nicht als Grund geltend gemacht werden darf. Man darf also nicht sagen, als Banker, dem habe ich gekündigt, weil er schwul ist. Man muss sagen, dem habe ich gekündigt, weil er für den Umsatz nicht taugt. Dem Behinderten darf man nicht sagen, den nehme ich nicht, weil er behindert ist. Man muss sagen, dass die Qualifikation nicht taugt. Das leistet dieses Gesetz, dass die Auslese vor den Tauglichkeitskriterien des Eigentums genauso weitergeht wie bisher, versehen mit der zusätzlichen Heuchelei, dass man es nicht wegen der Behinderung, nicht wegen der Religion, sondern bloß wegen des Eigentums und des Geschäfts wegen tut. Dies ist nämlich die einzige vom Staat geschützte und gewollte Diskriminierung. Und die soll in Kraft gesetzt sein und nur sie. Also ist die Welt dieses Eigentums bevölkert von Gegensätzen zwischen Käufern und Verkäufern, Mietern und Vermietern, Arbeitnehmern und Unternehmern und am Ende auch noch Minderheiten der zitierten Art, die vor diesen Leistungsmaßstäben des Arbeits- und Wohnungsmarktes schlecht abschneiden und deswegen schlechter behandelt werden und deswegen auch schlechter angesehen werden. Diese Welt der Gegensätze, staatlich gestiftet, die würde keinen Tag lang halten, wenn der Staat nicht selber per Recht diese Gegensätze einhegen, beschränken würde, sodass sie überhaupt zu dem funktionalen Zusammenarbeiten fähig werden, was der Staat von ihnen im Namen des Wachstums will. Das Recht erlässt für die in Kraft gesetzten gegensätzlichen Interessen eine ganze Latte von Beschränkungen, um die Gegensätze zur Kooperation zu zwingen, damit der Ertrag, auf den der Staat aus ist, das Wachstum in der Nation vorankommt. Um es am Kern der ersten und elementaren Diskriminierung zu sagen, der ökonomischen nach Eigentum. Die Unternehmer schießen deswegen Geld vor, weil sie einen Gewinn machen wollen. Sie wollen mehr Geld erlösen, als sie vorschießen. Also sind sie daran interessiert, dass sie möglichst wenig Geld bezahlen an einen Arbeitnehmer und aus ihm möglichst viel Leistung herausholen. In dem Maße, wie diese beiden Größen gespreizt werden, viel Leistung für wenig Geld, steigt der Ertrag, auf den es Unternehmern ankommt. Dieser Standpunkt gegenüber der Arbeitnehmerbevölkerung, für sich gesehen, der hätte ruinöse Folgen. Die Arbeiter müssten rund um die Uhr für null Geld arbeiten, wenn es nach dem Willen der Unternehmerschaft ginge. Es würde also das Mittel, aus dem sie ihren Gewinn schlagen, ruinieren. Oder umgekehrt. Eine Arbeitnehmerschaft, die das wach zur Kenntnis nimmt und das Kapital für den Ruin seiner Lebensgrundlagen erachtet, würde sich nicht nur per Streik, sondern vielleicht durch Übergriffe anderer Art, der Schädiger bemächtigen, das Kapital nicht sein lassen, wie es ist, die Fabriken in die eigene Hand nehmen, jedenfalls die Marktordnung zerstören. Das soll nicht sein. Beide Interessen sollen so beschränkt werden, dass sie kooperieren. Die von mir vorhin zitierte Weise, beim Musikfan, der gern laute Musik hört und dabei den anderen stört, der seine Ruhe haben will, der da zitierte Umgang, dass sich die beiden gegensätzlichen Interessen einfach separieren, trennen, der steht hier gar nicht zu Gebote. Die Profiteure brauchen schon die Arbeit der abhängigen Massen. Und umgekehrt, sofern die lohnabhängig Beschäftigten auf diese Marktwirtschaft als einziges Lebensmittel festgelegt sind, brauchen sie den Arbeitgeber, sonst verdienen sie keinen Lohn. Da existiert der Gegensatz also nicht einfach so, dass zwei Interessen im Gegensatz stehen, die ansonsten nichts miteinander zu tun hätten, sich also auch gerade so gut auf zwei verschiedene Inseln verdrücken könnten, sondern die stehen in einer Abhängigkeit. Sie stehen nicht nur in der Abhängigkeit, sondern sie sollen sich auch in dieser Abhängigkeit bewähren, weil der Staat das zusammenwirken will. Sonst, wenn die lohnabhängig Beschäftigten nicht in der Fabrik den Kapitalreichtum mehren, kommt das Wachstum nicht zustande. Also erlässt er Beschränkungen. Den Unternehmern garantiert er den Schutz des Eigentums. Die anderen haben das Recht auf freie Berufswahl. Sie sind der Leibeigene von niemandem. Sie können sich frei aussuchen, wessen Reichtum sie vermehren. Freilich, ob sie jemanden finden, der ihre Arbeit in Zahlung nimmt, das ist nicht garantiert. Das ist eine Frage des Marktes und der Konjunkturen. Wenn Unternehmer Arbeiter einstellen, eine wichtige Beschränkung, dann bekommt das Recht des Eigentums auf Vermehrung die Verlaufsform, dass wer sich für den Profit nicht lohnt, wieder entlassen werden darf. Einen Menschen um seine Einkommensquelle zu bringen, ist in dieser Gesellschaft kein Verbrechen. Das ist eine wirtschaftliche Tat, manchmal sogar eine wirtschaftliche Heldentat. Rationalisieren, um sich zukunftsfest zu machen. Allerdings nimmt der Staat darauf Rücksicht, dass die, die auf diese miese Erwerbsquelle angewiesen sind, von Lohnarbeit leben zu müssen, dann wenigstens die Chance bekommen, sich nach einem neuen Job umzusehen, wenn ihnen schon der alte gestrichen wird. Also sind Kündigungen erlaubt, aber nur unter Einhaltung von Fristen. Die werden sogar noch sozial gestaffelt. Familienväter haben da längere Kündigungsfristen als andere. Nicht nur die Welt der Arbeit. Alle gesellschaftlichen Sphären bekommen so durch das Recht, das der Staat setzt, ihren Stempel aufgedrückt und werden beschränkt und ermächtigt, eben dosiert im Maße dessen, wie das Recht es ihnen vorbuchstabiert. Das umfasst nicht nur die Welt der Arbeit, sondern ganz grundsätzlich den Bereich von Inländern und Ausländern. Ein Staat stellt sich auf den Standpunkt, die Menschenmassen, die auf seinem Territorium leben, die macht er zu seinen Staatsbürgern. Diese und nur diese bekommen den deutschen Pass. Die sind das deutsche Volk, aus dem er Leistung haben will. Das ist sein Rohstoff. Umgekehrt heißt es, alle anderen gehören nicht dazu. Das steht polemisch gegen jeden Ausländer, der einem anderen Staat nach denselben Kautelen untersteht. Ausländer haben also nicht das Privileg des Hierseindürfens. Die werden nur reingelassen, wenn der Staat es brauchbar findet und dann unter besonderen Bedingungen. Da gibt es Aufenthaltsgenehmigungen, Erlaubnisse, abgestuft je nach Verwendbarkeit. Ausländer sind rechtlich gesehen Bürger zweiter Klasse. Dürfen im Prinzip nicht hier sein, außer der Staat weiß eine lohnende Verwendung, dann unter Bedingungen. Bürger zweiter Klasse, eine Minderheit sozusagen, die auch entsprechend schlecht angesehen wird unter allen Bürgern, die ihrem Staat, der so verfährt, die Treue halten. Die Behinderten, von denen die Rede war, ja, bewähren sich am Arbeitsmarkt mehr schlecht als recht. In der Regel schlägt das Handicap gegen sie aus, weil sie die Leistung nicht bringen können, die aber ein moderner Unternehmer für den Gewinn verlangt. Also fallen sie durch den Rost. Und nach dieser vollzogenen Diskriminierung, dann tritt der Staat auf und stellt sich als Sozialstaat der in der Ökonomie vorgenommenen Selektion und rechnet haarklein an den Gliedmaßen eines Behinderten vor, wie viel Prozent Behinderung den zugemessen wird, sodass daran haarklein festgemacht wird, welche Rechte und Pflichten er hat, welche sozialen Bezüge er bekommt, ob er Freifahrten mit der Straßenbahn oder Bundesbahn hat, ob er für lau fernsehen darf oder nicht und so fort. Und selbst der menschlich allzu menschliche Bereich, das Musikhören, wird staatlich durchleuchtet und geregelt. Wer über Zimmerlautstärke Musik hört nach 22 Uhr, der begeht eine Ordnungswidrigkeit. Ein Summenstrich unter das Ganze. Der Staat setzt mit dieser Geschäftsordnung, die eine zentrale, maßgebliche Diskriminierung kennt, die per Eigentum. Er setzt damit lauter Gegensätze in Kraft, die sich nicht nur auf dem Feld des wirtschaftlichen Lebens abspielen, sondern wo auch die Deklassierung von Minderheiten als davon abgeleitete Größen Gegensätze und böses Blut stiften. Da die Behinderten, da die Schwulen, dort die Ausländer. Und mit dem Recht weist er jeder dieser Figuren einen Status zu, wie weit die Interessen dieser Figuren gelten dürfen und wie weit nicht. Es ist sehr aufschlussreich, dass nirgends der Ruf nach Gewalt so laut und universell ist, wie in einer Gesellschaft freier Bürger. jemand eine Kündigung ins Haus bekommt oder ob der Nachbar im Freien grillt und eine Geruchsbelästigung für einen Anwohner produziert. Die Frage, die Bürger stellen, lautet immer, darf der das? Und die Frage, darf der das, fragt gar nicht nach dem Interesse und nach den Gründen, warum einer dieses oder jenes tut, sondern fragt, ob das, was er tut, gedeckt ist durch das Recht, das er im Rücken hat oder nicht. Darf der das? Stellt einen Vergleich an mit dem geltenden Recht und will wissen, ob dieses Interesse gedeckt ist durch das geltende Recht, dann muss man es akzeptieren, oder womöglich nicht. Deswegen sind sie alle mental gesehen Prozesshanseln. Die streiten nicht vernünftig über ihre und andere Interessen, mögliche Kollisionen. Sie fragen sich nach dem einzigen entscheidenden Kriterium, das in dieser Gesellschaft, so wie sie konstruiert ist, ja wirklich das Verbindliche ist. Es zählt nicht etwas, was gute und vernünftige Gründe hinter sich hat. Zählen tut nur das und nur so weit, wie es die Gewalt des Staates als Recht im Rücken hat. Danach fragen sie, darf der das? Ist das berechtigt? Der Aufruf der Toleranz, der in dieser Gesellschaft so oft ergeht, der quasi geistig nach Mäßigung und Beschränkung ruft, fügt dieser gültigen Beschränkung, die es durch das Recht in der Gesellschaft wirklich gibt, gar nichts hinzu. Das Verhältnis von Arbeitnehmern und Arbeitgebern und die dort per Recht vorgenommenen Grenzziehungen werden durch die Toleranz gar nicht verschoben. Es ist gar nicht so, dass ein Aufruf zur Toleranz etwa dazu taugen würde oder überhaupt so gemeint wäre, einen Kündigungsschutz auszudehnen oder am Ende eine Entlassung zu vermeiden oder zu verhindern. Entlassung genauso wie Mieterhöhung, jede schlechte Behandlung eines Menschen ist gedeckt und akzeptiert, wenn sie durch das Recht gedeckt ist. Das gewissermaßen im ökonomischen Kernbereich gegensätzliche Miteinander der Menschen, das gilt auch überhaupt nicht als Intoleranz. Kein Mensch käme auf die Idee, eine Entlassung eines Arbeitnehmers intolerant zu finden, weil er nämlich gewöhnt ist, die darin vollzogene Diskriminierung nach der Logik des Eigentums als die einzig gültige zu nehmen, die gar nicht Diskriminierung heißt. Ja, wer sich für das Eigentum von Fabrikunternehmen nicht lohnt, der hat eben sein Anrecht auf den Gelderwerb verwirkt. Da sagt keiner, ja, ist das nicht intolerant? Der hat doch auch ein Recht auf Gelderwerb und muss von Lohn leben und seine Familie durchbringen. Die Toleranz, die kommt erst dann wieder zum Vorschein, wenn die in der politischen und wirtschaftlichen Wirklichkeit geltende Gegensätzlichkeit und Diskriminierung ihre Opfer produziert hat. Ja, wenn man die Hartz-IV-Empfänger unter einer Brücke trifft und dann sind sie zum Obdachlosen geworden, oder wenn man einen Behinderten trifft, der schlecht versorgt durch die Innenstadt pilgert. Ja, dann verdienen diese Leute zwar kein Geld, aber unseren Respekt. Sie sind auch Menschen. Die muss man auch achten, sagen dann die Toleranten. So eine schäbige Haltung. Nach vollzogener Beschädigung der Menschen durch die praktischen Interessen in Wirtschaft und Politik, nach dem vollzogenen Austrag des Gegensatzes, mit der Beteuerung, sie sind auch Menschen, eine ideelle Gemeinsamkeit zu betonen, die es in der Wirklichkeit gar nicht gibt. Das nenne ich schädig. Um einen Strich zu ziehen unter das Gesagte, was leistet die Toleranz? Praktisch ist die Leistung der Toleranz null. Sie nimmt keinem Gegensatz die Schärfe. Sie zieht keinem gegensätzlichen Interesse engere Grenzen. Null leistet sie in dieser Frage. Praktisch null. Geistig, ideologisch leistet sie dagegen schon mehr. Die, die sich nämlich diese Denkungsart zulegen, Toleranz ist wichtig, darauf kommt es an, die haben in dieser Vorstellung ein Bild von der Gesellschaft vor Augen, das die Wirklichkeit einfach auf den Kopf stellt. Sie nehmen eine staatlich verfügte Eigentumsordnung und die darin hausenden ökonomischen Gegensätze zwischen den Menschen als eine Gegensätzlichkeit, die den Menschen schlechthin quasi als Natur zukommt. Wo Menschen sind, da gibt es auch Kollisionen. Deswegen denken sie, ist die Toleranz das Gebot und die Aufforderung, dass die Menschen ihren Egoismus zügeln sollen, auch die Interessen anderer respektieren müssten, sodass es Eintracht und Harmonie gibt. Und in dieser Vorstellung wird der Mensch zur Ursache von Übeln gemacht, die gar nicht er, sondern die staatliche Geschäftsordnung hervorbringt. Und die Aufforderung an den Menschen, sei tolerant, will gleichzeitig, dass der Mensch, der als die Quelle des Übels ausgemacht wird, er produziert lauter Gegensätze durch seinen Egoismus, verantwortlich ist für die Vermeidung der Gegensätze. Er soll eben Toleranz üben und damit den Gegensatz tilgen. Das ist nun ein bisschen viel auf einmal von der menschlichen Natur verlangt. Erst zu sagen, sie ist die Quelle aller Übel, und dann zu behaupten, an ihm oder ihr liegt es auch, dergleichen zu tilgen. Das ist klar, dass das ein Geschäft ist, das nie zu Ende zu bringen ist, weil derjenige, der den Gegensatz vermeiden soll, gleichzeitig derjenige ist, der ihn aufwirft. Das leuchtet Toleranzverfechtern aber nur so weit ein, dass sie der Auffassung sind, Toleranz zu üben ist ein prinzipiell unabschließbares Geschäft, das hört nie auf. Man muss sich immer wieder darin üben. Es ist eine schlechte Meinung vom Menschen, den man immerzu zur Mäßigung auffordern muss, die nach der anderen Seite hin nur die gute Meinung vom Kapitalismus bekannt gibt. Der ist nicht schuld an allen Zerwürfnissen, in denen die Leute sich bewegen. In der Praxis also gilt Toleranz gar nicht. Dort, wo sie gilt, und da gilt sie wirklich, auf dem Feld des Geistigen, da heißt sie Meinungsfreiheit. Da ist sie überhaupt nicht, wofür sie gern genommen wird. Die Meinungsfreiheit, also das Üben von Toleranz gegenüber anderen Gedanken, das gilt ja gemeinhin als Angebot, als milde Gabe für wissbegierige und diskussionsfreudige Zeitgenossen. Damit hat Meinungsfreiheit überhaupt nichts zu tun, sondern sie ist ein Instrument von Herrschaft. Auch das nimmt mal zunächst wie eine These, ich weiß, das ist erläuterungsbedürftig, weil das ja gemeinhin ganz anders gesehen wird. Also zum zweiten Kapitel, zur Meinungsfreiheit. Es ist bereits verdächtig, dass in der Regel, bevor überhaupt ein weiteres Wort verloren wird über die Leistung der Meinungsfreiheit, zuallererst Dankbarkeit eingefordert wird. Es ist üblich unter aufgeklärten Bürgern, die Meinungsfreiheit als eine Leistung des Staates zu betrachten, für die man Dank schuldet. Diese Auffassung hat eigentlich gar keine positive Leistung der Meinungsfreiheit im Auge und auch keine genannt. Dass der pure Umstand, eine Meinung frei äußern zu können, wie eine Leistung daherkommt, Es kommt aus einem schlichten Vergleich. Man denkt sich nämlich ein diktatorisches System, in dem ein Staat auch die Äußerung einer Meinung verbieten könnte, und honoriert jetzt dem heutigen Staat das Unterlassen des Verbots wie eine Leistung. Eigentlich sagt man über den Staat, in dem man lebt, nur so viel. Er hat die Macht und er könnte etwas verbieten, zu dem er heute gar keinen Grund sieht. Was also leistet die Meinungsfreiheit positiv? Das mag ja von manchen Menschen zunächst einmal aufgefasst werden wie ein großzügiges Angebot. Meinungsfreiheit bedeutet, man kann seine Auffassung, auch seine kritische Auffassung, zu den gesellschaftlichen und sonstigen Umständen, in denen man lebt, äußern. Ja, das kann man. Wenn Arbeitnehmer bei Siemens um 50% ihres Lohns betrogen werden durch dieses Outsourcing, das sie betreiben, bekommen Änderungskündigungen, neue Arbeitsverträge, werden drastisch schlechter bezahlt. Die Telekom macht sowas auch. Dann darf man auch vor laufenden Kameras laut sagen, das ist eine Ungerechtigkeit. Diese Manager verstehen ihr Geschäft nicht. Das sind Nieten in Nadelstreifen. Wenn Müntefering oder andere Politiker alten Menschen die Rente kürzen, dann darf man sagen, so geht man mit verdienten alten Leuten nicht um. Die haben was beigetragen zum Wohlstand des Landes, so wird geredet. Das gehört sich nicht. Die gehören abgewählt, das darf man sagen. Aber man muss sich gewärtig sein, dass gerade so gut und gerade so laut das Gegenteil gesagt werden kann. Dann muss man hören, wer so Kritik übt an der Wirtschaft oder an der Sozialpolitik, der ist doch noch einem alten egoistischen Besitzstandsdenken verhaftet. Sowas gehört sich nicht. Und jetzt merkt man, spätestens jetzt, dass der Meinungsfreiheit ein gewisser Pferdefuß innewohnt. Wir haben nicht nur eine kritische Meinung zur Wirtschaft und zur Rente gehört, sondern auch eine gegensätzliche. Und die Meinungsfreiheit sagt beiden, bitte, euch kann es geben, nehmt Platz unter dem Dach der Meinungsfreiheit, beides soll gelten. Das sind nicht nur verschiedene, sondern gegensätzliche Auffassungen in den Ring geworfen worden. Und beide sollen gelten. Und das bedeutet, dass die Erlaubnis der Meinungsfreiheit offenbar unter der ausdrücklichen Prämisse erteilt wird, dass der Inhalt der geäußerten Auffassung theoretisch ungültig und praktisch folgenlos sein soll. Denn wenn ich sage, beides soll gelten, dann will ich nicht, dass unter diesen Auffassungen ein Disput losgeht, welche Auffassung stimmt, welche lässt man besser fallen, weil sie unrichtig ist. Ich will beide in Geltung halten und versehe das mit dem Preis, dass keine auf ihrer Gültigkeit bestehen darf. Das merkt man schon an der Art, wie Menschen ihre Auffassung vortragen. Man hat das Recht, seine Meinung zu sagen. Das hat man. Wer aber auf seiner Meinung meint, bestehen zu können, weil er sie für richtig hält, der wird nicht widerlegt, sondern der bekommt den Konter zu hören, das ist doch bloß eine Meinung, was du da vertrittst. Das ist die grundlose Relativierung einer Auffassung. Genauso wie die unbegründete Zurückweisung eines Gegenübers, dem man sagt, ja, du hast jetzt deine Meinung vorgetragen. Die deckt sich nicht mit meiner, aber sei gewiss, das ist bloß eine Meinung. Es ist dasselbe wie die Zulassung des geäußerten Gedankens an seine ausdrückliche theoretische Ungültigkeit zu binden. Man merkt das bis in den Jargon, mit dem Menschen ihre geistigen Inhalte verbreiten. Es ist fast schon unziemlich, einen Aussagesatz zu formulieren, der nicht beginnt mit der Präambel ich finde, das. Damit will jemand ausdrücken. Ich formuliere zwar einen Hauptsatz mit Indikativpräsens, die Marktwirtschaft taugt nicht. Aber ich muss gleichzeitig in der Prämisse deutlich machen, dass ich diese Gültigkeit der Aussage nicht ernst nehme, dass ich sie relativiere. Und ich relativiere sie dadurch, dass ich es als ein bloß dem Subjekt angehöriges Meinen auffasse, das nicht objektiv ist und auch nicht objektiv sein will. Ich finde. Sind die Menschen gebildeter, dann können sie auch noch den Konjunktiv benutzen und sagen, ich würde meinen wollen. Das ist so der gepflegte Umgangston in Talkshows. Die grundlose Relativierung der geistigen Inhalte, die man als Meinung von sich gibt. Wenn die Menschen so mit ihren geistigen Produkten verkehren, sie verdienen Anerkennung als Meinung, aber nur unter der Voraussetzung, dass sie nicht auf der Gültigkeit des Inhalts beharren, dann lässt sich daraus ein Schluss ziehen. Dann ist die Anerkennung, die sich die Menschen im Reich der Meinungsfreiheit zuteil werden lassen, gar nicht auf den Inhalt der Meinung, sondern auf den Träger der Meinung gemünzt. Es ist, wie wenn die Menschen sich so begegnen auf dem Feld des Geistigen, dass sie einander sagen, dein Zeug interessiert mich nicht, aber sagen darfst du es, das anerkenne ich. Es ist, wie wenn die Menschen auf dem Feld des geistigen Verkehrs den praktischen Gegensatz, in dem sie in ihrem täglichen wirtschaftlichen Leben stehen, formell für bedeutungslos erklären. Im Reich der Meinungsfreiheit anerkennt man sich wechselseitig als gleichwertige Persönlichkeiten, die sich respektieren, indem sie den anderen einen Gedanken sagen lassen, dessen Inhalt ihnen scheißegal ist, aber sagen darf er ihn. Es ist, wie wenn ein Bekenntnis abgelegt wird im Reich der Meinungsfreiheit zur Vereinbarkeit grundsätzlich praktisch unvereinbarer Interessen. Ein Ja zum inneren Frieden, um mal diesen Jargon zu wählen. Ein Ja zum inneren Frieden, der über allen wirtschaftlichen Gegensätzen liegen soll, die zwischen Mietern und Vermietern und Unternehmern und Arbeitern und Käufern und Verkäufern jeden Tag toben. Diese Gegensätze und die Auffassungen, die die Menschen sich darüber bilden, die sollen im Reich der Meinungsfreiheit ausgetauscht werden, aber nicht zu dem Zweck, dass sie praktisch ausgestritten werden, in dem Sinn, wer hat hier eigentlich recht? Ist es eine Wirtschaftsordnung, die den Menschen gut bekommt oder nicht? Können wir darüber einen Konsens herstellen? Sollten wir es vielleicht anders halten mit unserem Zusammenleben? Das soll nicht sein. Die diversen, auch gegensätzlichen Auffassungen zur Sache sollen auch als diese gegensätzlichen nebeneinander Platz nehmen und Bestand behalten, nicht ausgestritten werden. Dieser Missbrauch von geistigen Urteilen zum Zwecke der wechselseitigen Anerkennung der Gleichwertigkeit von Persönlichkeiten, die ansonsten in ihrem tatsächlichen praktischen Leben gar nicht gleichwertig, sondern sehr unterschiedlich und gegensätzlich sind. Das wird bestätigt, dass das das Prinzip ist, um das es geht. Das wird bestätigt durch alle Fans der Meinungsfreiheit. Wer nämlich die Urteile, die man sich so über den Tisch reicht, über das Wetter oder über die Politik oder über das Klima und seinen Wandel, als Material benutzt, um Respekt vor seiner Persönlichkeit einzufahren, so wie es die Meinungsfreiheit pflegt, der verweigert jede inhaltliche Diskussion, weil ihn ja die Inhalte der Urteile gar nicht interessieren, sondern weil er sie absondert, um vom anderen Achtung einzufahren, nicht vorm Inhalt, sondern vor dem Recht desjenigen, Gedanken zu äußern. Schaut mal, wie sehr sich das in die Alltagssprache eingeschlichen hat. Dieses Prinzip. Wenn sich zwei Menschen streiten, hört man zum Beispiel als Einwand auf eine Kritik, die ein Mensch erfährt: Meine Meinung lasse ich mir von dir nicht nehmen. Warum nicht? Was wäre denn so schlimm daran, wenn ein anderer Mensch mich oder jemanden von euch bei einem Irrtum ertappt und der sagt, dem muss ich jetzt mal widersprechen, das sieht eigentlich anders aus, als du es siehst. Was wäre denn so schlimm daran, wenn mich ein anderer Mensch von einem Irrtum befreit? Das könnte man doch auch positiv sehen und sagen, diesen Gedanken habe ich jetzt mal abgelegt, der war falsch. Da muss man es mit seinem Kopf auch mal wie mit dem Boden, dem Dachboden halten. Wenn Sperrmüll ist, wird Müll abgesondert. Nein, man sagt, meine Meinung lasse ich mir von dir nicht nehmen. Ja, warum? Weil es meine ist und darauf habe ich ein Recht. Ich darf das äußern, egal ob es stimmt oder nicht. Und dieses Recht meiner Äußerung, das musst du akzeptieren. Der ist gar nicht interessiert an der Korrektheit seiner Urteile, sondern am Respekt des anderen davor, dass er es darf. Es gibt die Merkwürdigkeit, dass die doppelte Affirmation Negation ist. Man hört sich zum Beispiel die Kritik von einem anderen an und der antwortet dann, ja, ja. Jeder, der das hört, ja, ja, der weiß, das ist nicht das Unterstreichen einer Zustimmung. Das hieße nämlich ja, ja. Aber ja, ja ist ein Abwinker. Der will nämlich sagen, dein Inhalt interessiert mich einen Scheiß. Aber sagen darfst du es. Das ja, ja bezieht sich auf das Recht des anderen, seinen Sermon abzusondern. Und die darin klingende Verachtung auf den Inhalt, den man völlig daneben findet. Aber um dessen Befassung es nicht geht. Es gibt Menschen, die treten einem anderen gegenüber mit dem Seufzer, sag mal, hast du eigentlich überhaupt keine eigene Meinung? Da merkt man schon, da klingt Mitleid oder Verachtung durch. Hast du eigentlich überhaupt keine eigene Meinung? Ja, warum ist das schlimm? Der sagt, an diesem Menschen fehlt jedes Material, dem gegenüber man Respekt zollen könnte. Also ist er entweder ein armer Tropf, dann habe ich Mitleid. Oder je nach Tagesform ein dummer Hund, dann verachte ich ihn. Na gut, wer sich aus dieser Affäre stehlen will, der versucht sich auszuhelfen und leiht sich eine Meinung beim Nachbarn oder so. Und dann kommt er mit einer Meinung zurück zum Biertisch und fängt sich prompt den Konter ein. Auf deinem Mist ist es aber nicht gewachsen. Was ist jetzt daran wieder schlimm? Dass ein gedanklicher Inhalt vielleicht nicht auf meinem Mist gewachsen ist. Das kennt doch jeder so. Man lernt doch auch, hoffentlich, manchmal was dazu und vielleicht auch von anderen. Es ist doch schön, wenn man eine neue Einsicht, die man aus eigenen Stücken nicht zu Wege gebracht hat, von einem anderen erfährt. Was ist schlimm daran? Naja, für die Fans der Meinungsfreiheit ist schlimm daran, dass darauf das Possessivpronomen nicht angewandt werden kann. Es war nicht meine Meinung. Insofern habe ich gar nicht das Material zustande gebracht, das es braucht, um Respekt einzufahren. Dieser Person gebührt nicht Respekt. Und weil im Reich der Meinungsfreiheit der Respekt der Person gilt und nicht dem Inhalt der Meinung, deswegen gibt es dort auch das Umgekehrte, dass mit dem Gewicht, dem sozialen oder politischen Gewicht einer Person, der Respekt vor der Meinung wächst. Wer sagt, von dir muss ich mir das nicht sagen lassen, der hat ja schon implizit gedacht, ja, von meinem Chef wohl. Meinungsfreiheit drückt also dem Kollektiv der Bürger diesen sozialfriedlichen Stempel auf, dass sie in allen Gegensätzen, die sie praktisch haben, auf dem Feld des Geistigen einander so begegnen, dass sie sich wechselseitig anerkennen und wie ein zusammengehöriges Kollektiv sich begegnen. Aber es drückt auch dem Verhältnis der Bürger zum Staat einen eigentümlichen Stempel auf. Der Staat erlaubt jede Meinung, sofern sie sich zu ihrer praktischen Irrelevanz bekennt. Pochen auf Geltung darf keiner. Das ist ein Vorgang, der reicht weit über das Geistige hinaus. Er ergreift nämlich auch das Praktische. Denn wer sagt, Meinungen darf man äußern, aber auf der Geltung kann niemand bestehen, der schneidet schon im Vorfeld allen Tuns auf dem Feld des Geistigen jede Gewissheit ab, die man als Richtschnur des Handelns bräuchte. Wer sagt schon, das Wort ist unzuverlässig und ungültig? Der will den Übergang zur Tat abschneiden. Wenn man schon nicht wissen kann, was richtig und falsch ist, ob man nach A oder B geht, wenn man das schon nicht wissen kann, dann hat man auch keine geistige Handhabe, um eine praktische Tat dieser oder jener Art zu begründen. Meinungsfreiheit ist also dasselbe, wie die Menschen zur Handlungsunfähigkeit zu verurteilen. Es gibt keine geistige Orientierung, die Bestand und Gültigkeit für sich beanspruchen könnte, also auch kein Handeln, das man sich begründen könnte. So gehört sich das, anders nicht. Und auch dafür gibt es unter Bürgern, die den Meinungsstreit führen, den passenden Jargon. Wenn sich Leute am Biertisch wirklich mal den Ärger von der Seele reden, dann versteigen sie sich mitunter zu Auffassungen, die den Charakter der üblichen Meinungsäußerung verlassen. Also, jemand, der sich hart angefasst fühlt durch seinen Arbeitgeber oder durch den Staat, der bringt es nach dem dritten, vierten, fünften Bier fertig zu sagen, die da oben gehören doch alle an die Wand gestellt. Und dann sagt sein Saufkumpan, hey. Und dann sagt er, ich meine ja bloß. Ich meine ja bloß, ist das Selbstbewusstsein davon, dass das Meinen und das praktische Tun zwei getrennte Welten sind, die nicht zusammengehören, vom einen darf es keinen Übergang zum anderen geben. Natürlich, wenn jetzt der Pluralismus der Meinungen dekretiert wird und existiert, wenn es ein Sammelsurium nicht nur von verschiedenen, sondern gegensätzlichen Meinungen gibt, dann muss aber doch irgendeine dieser Meinungen Pate gestanden haben für das, was praktisch in dieser Gesellschaft gemacht wird und gilt. Die vielen Rentner zum Beispiel, die mit ihrer Rente schlecht auskommen, haben bestimmt andere Meinungen zur Rente als Müntefering. Welche Meinung setzt sich denn da durch? Eine hat sich ja offenbar durchgesetzt. Die Rente, die wird jetzt 2 Jahre später ausgeschüttet, erst mit 67. Eine unter den vielen verschiedenen Meinungen im Meinungspluralismus muss doch als gültige verankert werden, damit danach gehandelt werden kann. Und das ist auch in dieser Welt der Meinungsfreiheit so. Nur wird nicht dort die Meinung auserkoren, die Kraft ihres Inhalts die überzeugendste ist, sondern die Meinung, die die Gewalt hinter sich hat. Der Staat entscheidet, dass die Renten gekürzt werden und nicht der oder die Rentner oder eine Umfrage unter ihnen. Diesen Übergang, dass aus der Vielfalt der Meinungen kein Weg zum Handeln führt, den kennen sogar Bürger selber als Begründung dafür, warum der Staat tun soll, was er ohnehin tut, auch wenn er niemanden danach gefragt hat, nämlich entscheiden. Bürger denken sich nämlich, ja, wenn es so ist, dass wir alle in einem Meinungspluralismus zusammenhängen, wo keine Meinung sagen kann, wie es ist, sodass wir wüssten, was wir tun sollen. Dann muss eben doch einer die Entscheidung treffen, was getan wird, und das muss der Staat tun. Der ist dazu legitimiert. Und mit diesem Akt treten Bürger mit der geistigen Inkompetenz, dass sie es bloß zu vorläufigen Meinungen bringen, die nie auf Gültigkeit pochen dürfen. Da treten sie mit dieser theoretischen Inkompetenz auch noch die praktische Kompetenz an den Staat ab. Der soll entscheiden. Das ist das mit meiner Ausgangsthese gemeinte, dass die Meinungsfreiheit ein Instrument der Herrschaft ist, weil sie Auffassungen, Weltanschauungen erlaubt unter der ausdrücklichen Prämisse, dass keine von ihnen Geltung beanspruchen darf. Dann aber gilt im Umkehrschluss, wenn keine der erlaubten Meinungen Geltung beanspruchen darf, Kraft Autorität des Staates, der das in Recht gießt, dann gilt eben nur eine Auffassung, nämlich die des Staates. Jede private Auffassung wird zur ungültigen privaten Meinung degradiert, sodass nur eine Auffassung mit Fug und Recht Geltung beansprucht. Der Staat und seine Geschäftsordnung. Und weil diese Geschäftsordnung und ihr Schutz der Zweck der ganzen Gesinnungsbewirtschaftung ist durch die Meinungsfreiheit. Deswegen ist es konsequent, dass der Staat auch Grenzen der Meinungsfreiheit setzt. Er verbietet den Übergriff, den geistigen Übergriff auf Personen, weil das die Anerkennung der Konkurrenzsubjekte verletzt. Beleidigungen sind Straftatbestände. Und erst recht verbietet er jeden geistigen Übergang, der den Staat selbst und seine freiheitlich-demokratische Grundordnung kritisiert und in Misskredit bringt. Die staatliche Auffassung zu seinem eigenen Machwerk, das ist mein letzter Punkt, die stellt diesen Sachverhalt ein wenig auf den Kopf. In Wirklichkeit ist die Meinungsfreiheit ein Instrument staatlicher Herrschaft über die Köpfe der von ihm Beherrschten. Das ist eine kurze Zusammenfassung des Gesagten. Der Staat selber aber liebt es, den Sachverhalt ganz umgekehrt darzustellen und kriegt auch dafür den Beifall der Wissenschaft und der Öffentlichkeit. Vielleicht haben auch die das Copyright auf die Erfindung. Und diese Darstellung sagt, bei der Meinungsfreiheit handelt es sich um ein hohes ethisches Prinzip, das es schon lange vor dem bürgerlichen Staat gab und das durchgekämpft worden ist gegen jede Form von Herrschaft. Und der heutige, moderne, bürgerliche Staat, der hält dieses Kampfinstrument gegen Herrschaft in Ehren und gibt den Bürgern freien Raum zum Denken. An dieser Auffassung ist eine Wahrheit und eine Lüge. Was zunächst die Wahrheit betrifft. Ja, das stimmt. Der Hinweis von Philosophen oder Politikern auf vorbürgerliche Verhältnisse, der stimmt in der Hinsicht, dass es eine Aufklärung gegeben hat, Immanuel Kant, ihr erinnert euch vielleicht, eine Aufklärung, die gegen die Autorität der Religion angerannt ist und Schranken des Denkens beseitigt haben wollte. Die Kirche, damals im Mittelalter ja auch noch weltliche Autorität, sogar bewaffnet, hat zu dieser Zeit Gedankeninhalte verordnet, dass die Erde eine Scheibe ist, dass die Sonne sich um die Erde dreht, weil die Erde das Zentrum der Welt sein muss, denn dort leben die Geschöpfe Gottes. Das war die Projektion des Glaubens der Kirche in die Kosmologie. Und erste Zweifel, ihr erinnert euch, Galileo, kamen von Seiten der Naturwissenschaft auf und das hätte ihn fast den Scheiterhaufen eingebracht. Die Kirche hat wirklich Gedanken, Inhalte verordnet. So muss man denken. Und das hat die Aufklärung und alle, die ihr zugetan waren, als eine Einschränkung des Denkens und des Geistes aufgefasst und dagegen haben sie rebelliert. Die Polemik gegen die Religion und diese Doktrin haben der Freiheit des Denkens eine Bahn brechen sollen. So sagt man. Und jetzt kommt der Teil der Lüge. Die Befreiung von dieser Art Beschränkung des Denkens, Gedanken auf einen speziellen Inhalt festzulegen, ist in der Tat vorgenommen worden. Aber dadurch, dass eine Beschränkung viel höherer, globalerer Art an ihre Stelle getreten ist. Heute ist jeder Gedanke erlaubt. Da wird kein bestimmter Gedankeninhalt, weder in der Politik noch Wissenschaft, verordnet. Jeder Gedanke ist erlaubt, aber unter der ausdrücklichen Prämisse, dass keiner gilt. Alles darf man sich denken, aber nichts hat den Anspruch auf Gültigkeit. Und das führt dazu, dass die bürgerliche Welt trunken vor Freude über diesen neuen Zustand auch noch die Aufklärung falsch übersetzt. Da gibt es einen berühmten Wissenschaftstheoretiker aus München, Stegmüller, der neulich wieder einen Aufsatz über die Aufklärung in die Zeitung gesetzt hat. Und er lobt den Wahlspruch der Aufklärung, sapere aude, wage zu denken. Und er übersetzt, das Denken ist ein Wagnis. Ja, so kommt zur Gemeinheit, die der Meinungsfreiheit innewohnt, auch noch die Dummheit hinzu. Damit mache ich Schluss. Es ist ja, wie ihr wisst, wie immer alles zur Diskussion gestellt. Wem was nicht eingeleuchtet hat oder wem irgendwelche Argumente zum Widerspruch reizen, kann den Widerspruch auf den Tisch packen. Ich habe einmal eine Frage. Wenn deine Meinungsfreiheit wirklich ein Instrument der Herrschaft ist, wieso wird die dann nicht in allen Ländern angewendet? Also wieso gibt es dann Länder wie Iran oder so, die halt Meinungsfreiheit eben nicht erlauben? Ja, weil diese Staaten grundsätzlich anders verfasst sind. Die haben diesen Schritt des bürgerlichen Staates gar nicht gemacht. Jede Auffassung und religiöse Anschauung zur privaten Nebensache zu dekretieren, sondern diese Staaten, also Iran, den du speziell ansprichst, fassen sich selber auf als quasi weltliche Ausgestaltung einer religiösen Anschauung. Diese Staaten funktionieren ganz anders. Die haben eine Gesetzgebung, die deswegen auch doppelgleisig verfährt. Die haben nicht nur eine Wirtschaft, die nach den Maßstäben einer kapitalistischen Marktwirtschaft organisiert ist, wo Öl gefördert wird, um Geld zu verdienen, sondern sie haben gleichzeitig den geistigen Zusammenhang ihres Volkes über die Religion gestiftet, den Islam. Und alles, was in diesem Staat wirtschaftlich oder auch außenpolitisch läuft, wird deswegen zusätzlich und zweitens immer an den Grundsätzen des Islam überprüft. Dafür haben sie einen Wächterrat, mit dem Gelehrte sitzen, die die weltlich beschlossenen Gesetze prüfen hinsichtlich dessen, ob sie vor dem Glaubensbestand Bestand haben oder nicht. Herrschaft wird dort anders exekutiert. Es war ja auch nicht die Behauptung, dass es nur so geht. Auch das Mittelalter, ja, hat Herrschaft anders exekutiert. Die Könige und Fürsten des Mittelalters, die haben keine Meinungsfreiheit gekannt und auch keine gewollt. Dort war die Legitimation der weltlichen Herrschaft auch über das Bindeglied des Glaubens organisiert. Da gilt der König oder Fürst als der weltliche Statthalter des lieben Gottes. Und insofern die Menschen dem Glauben anhingen, und das taten sie, wurde die religiöse Loyalität, die Glauben an den lieben Gott, benutzt, um die weltliche Autorität als den Statthalter Gottes zu legitimieren. Also das mal logisch zu deiner Frage, ja. Herrschaft, wenn ich sage, Meinungsfreiheit ist ein Instrument von Herrschaft, ist damit nicht umgekehrt der Satz impliziert. Nur mit ihr lässt sich Herrschaft über Menschen ausüben. Ich hatte eine Nachfrage, und zwar zu dem ersten Punkt mit der Toleranz. Da hattest du von der entscheidenden Diskriminierung in der Wirtschaft, also wirtschaftliche Diskriminierung, gesprochen. Ja. Und hattest dann geschildert, wie halt bei Menschen, die in Geschäftsbeziehungen zueinander stehen, wie sich das dann niederschlägt in Form von anderen, also Diskriminierung aufgrund von Merkmalen. Und dann hattest du erwähnt, dass davon aber auch abgeleitet werden kann, Diskriminierung zwischen Personen, die nicht in Geschäftsbeziehungen zueinander stehen, sondern irgendwie privat. Also Stichwort war Deklassierung von Minderheiten außerhalb des Arbeitsmarktes. Da wollte ich einfach mal nachfragen, wie das abgeleitet wird. Wie man sich das vorstellen muss. Nach, oder ja, das zusammenhängt. Ja. Man kann das am Beispiel der Behinderung zum Beispiel machen oder auch bei Menschen, die geschlechtlich anders unterwegs sind. Was die behinderten Menschen angeht. Jedermann, der in dieser marktwirtschaftlichen Ordnung auf den Gelderwerb angewiesen ist, der ist einer Konkurrenz ausgesetzt. Die Menschen müssen alle Geld verdienen, aber dabei bringen sie es unterschiedlich weit. Mancher nur bis zum Müllmann, mancher wird Sparkassenleiter, ein Dritter wird Hochschullehrer und so fort. Die Ausbildung, die die Menschen auf sich nehmen, um es möglichst weit zu bringen im Berufsleben, sortiert bereits die Menschen nach Volksschulabgängern, Realschul- und Gymnasiumsabgängern und Studenten mit Hochschulabschluss. Das garantiert ihnen keinen Job in der freien Marktwirtschaft, aber es entscheidet darüber, wer in welcher Etage der Konkurrenz überhaupt zugelassen ist. Wie weit es die Menschen dabei bringen, hängt nicht an Leistung und Geschick, sondern im Wesentlichen an den Bedürfnissen und der Nachfrage der kapitalistischen Unternehmen. Die entscheiden darüber, wie viele Vorstandsposten es in Deutschland zu besetzen gibt und wie viele Positionen mit Hilfsarbeitern am Fließband. Da trifft es sich gut, dass die Masse der Volksschulabgänger ungefähr sich mit dem deckt, was an Hilfsarbeitern nachgefragt wird und dass nur so viele Hochschulabsolventen auftreten, die so ungefähr für die Positionen der Elite benötigt werden. Alle machen dasselbe, aber alle machen es mit unterschiedlichem Erfolg. Das führt die Leute auf eine verkehrte Auffassung zum Grund ihres Konkurrenzerfolgs. Es ist nämlich üblich, dass die Menschen über sich und ihren Erfolg denken. Was einer verdient in der Konkurrenz, in pekuniärer, in geldlicher Hinsicht, das zeigt, was er verdient, in moralischer Hinsicht. Jeder Mensch bringt es so weit, wie Tüchtigkeit und Vortrefflichkeit in ihm steckt. Was in Wirklichkeit ein Ergebnis der Konkurrenz um Arbeitsplätze ist, die das Kapital stellt oder streicht, stellen sich die Leute dar, als Ergebnis ihrer eigenen Tauglichkeit. Das führt dazu, dass sie sich nicht nur einen Widerspruch gangbar machen. Man fragt sich nämlich, wie kommt das eigentlich, dass in einer Welt der freien und gleichen Bürger, in einer demokratisch organisierten Marktwirtschaft, eigentlich alle unter gleichen Bedingungen ihren Erfolg suchen, aber doch auf so hierarchisch organisierten Positionen landen. Es gibt ein Unten und ein Oben. Darauf ist ihre Antwort die falsche. Das kommt daher, dass die Menschen eben unterschiedlich viel wert sind, unterschiedlich viel taugen. Sie sind unterschiedlich schlau, sie sind dumm. Sie sind unterschiedlich stark, schwach. Mehr Ausbildung, weniger Ausbildung. Das, was in Wirklichkeit in der Konkurrenz um die Positionen, die das Kapital bereitstellt, bloß ein Mittel ist, wer kriegt den Zuschlag? Denken Sie sich wie den Grund für den Zuschlag. So, das war jetzt der Introitus. Das heißt, es ist unter den Leuten üblich, dass am Erfolg, den ein Mensch in der Konkurrenz um den Gelderwerb erwirbt, eine ganz andere, zweite Qualität abgelesen wird, nämlich seine Qualität als Mensch, was er taugt. Weil sich mit dieser Tauglichkeit umgekehrt erklärt wird, wie weit er es bringt. Die, die nach oben kommen, das sind die Guten. Die, die unten sind, das sind die Schlechten, die Minderwertigen. Und jetzt ist der Übergang zum Behinderten ganz leicht. An allen diesen Maßstäben, die in unserer wirtschaftlichen Welt als Höchstmaß der Vernunft gelten, Leistung muss sein für den Gewinn oder sie taugt nichts. Arbeit ist rentabel oder sie findet nicht statt. Gemessen an diesen so hochgeehrten Kriterien müssen Leute schlecht abschneiden, die aufgrund eines körperlichen oder geistigen Handicaps die Leistung gar nicht bringen können, die ihnen abverlangt wird. Also landen sie unten. Und das moralische Echo auf die ökonomische Niederlage, die sie erleiden, ist, dass sie nicht nur weniger verdienen, sondern deswegen auch noch als die Minderwertigen verachtet werden. So war es Jahrzehnte. Und dass der Sozialstaat das in den letzten Jahren korrigiert hat, nimmt von dem Urteil nichts zurück. Aber das lasse ich jetzt mal in Klammern stehen. Erstmal wollte ich deine Frage beantworten. Da ist das Verachtende in Bezug auf ein persönliches Merkmal, eine abgeleitete Konsequenz aus dem Messen an dem gültigen Maßstab des Eigentums und der Tauglichkeit für es. Leuchtet mir ein, in Bezug auf Behinderung, ja? Schwierigkeiten bei Diskriminierung von Frauen zum Beispiel, das nachzuvollziehen. Ja, aber auch da ist es vergleichbar. Da kommt ein zweiter Maßstab ins Spiel, genauso übrigens wie bei den Ausländern, auch bei den Schwulen, was die Diskriminierung der Frau angeht. Der Staat steht nicht nur seiner Bevölkerung als Arbeitsvolk gegenüber. Er will, dass sich die Arbeit der Menschheit in den Fabriken lohnt. Rentiert. Wer vor diesem Maßstab taugt, der arbeitet, wer nicht, der nicht. Der ist eben arbeitslos. Das ist in dieser Gesellschaft kein Verbrechen. Er steht aber seinem Volk nicht nur als Arbeitsvolk gegenüber, sondern als Volk, das Rohstoff in einem viel grundsätzlicheren Sinn ist. Das Volk, über das ein Staat kommandiert und gebietet, das ist überhaupt das Mittel, mit dem nicht nur das Wirtschaftsleben, sondern auch alle politischen Ansprüche befriedigt werden. Die Masse an Volk ist für einen Staat wichtig, weil es über die Wirtschaftspotenz entscheidet, aber auch über die Schlagkraft einer Nation. Ein Militär kommt auch nicht ohne Massen an Menschen aus. Und so steht ein Staat auf dem Standpunkt, dass er von diesem Volk, das sein Rohstoff ist, für wirtschaftliche wie für politische Interessen, nie genug haben kann. Er macht Bevölkerungspolitik. Er will, dass Nachwuchs kommt. Es hat einmal die Parole gegeben, Kinder statt Inder. Bevor man Ausländer reinholt für Dienste am Kapital, lieber einheimischen Nachwuchs, Rückgas, Kinder statt Inder, weil die eigene Manövriermasse die verlässliche ist. Die anderen sind Knechte fremder Herren, die sind unzuverlässig. Um diesen Rohstoff zu haben, ist ein Gesichtspunkt, will der Staat eine intakte Keimzelle, die Familie. Weil er die Familie also will, als Nachwuchsproduktion für eine Bevölkerung, wird die Familie besonders geschützt. Und dieser besondere Schutz hat in den ersten 40 Jahren der Republik darin bestanden, dass die Frau im Wesentlichen auf eine, nämlich ihre natürliche biologische Funktion festgenagelt worden ist. Sie soll Gebärerin sein. Bis 1960 gab es deswegen wirklich ein doppeltes Recht. Eine Frau, die verheiratet war, hatte zum Beispiel nicht das, was man heute Schlüsselgewalt nennt. Sie durfte keine Geschäfte abschließen. Eine Frau hatte nicht das Recht, einen Beruf zu ergreifen. Eine Frau war zu Diensten verpflichtet im Haushalt und für die Kinder. Erwägungen dieser Art, ja, die kommen aus dem staatlichen Willen, das geschlechtliche Miteinander als Keimzelle der Nation zu pflegen. Da ist die Frau im ernsten Sinn rechtlich diskriminiert, schlechter gestellt worden. Bis irgendwann Anfang der 60er, Anfang der 70er die Gleichberechtigung losging. Aber nicht aus Mitleid mit den Frauen, sondern weil der deutsche Arbeitsmarkt Nachschub gebraucht hat, der nicht mal bloß durch Türken zu befriedigen ging. Die deutsche Frau sollte befreit werden aus dieser Bornierung auf Familie, Heim und Herd, weil sie als Arbeitskraft gefragt war. Dann ging die Emanzipation los. Und mittlerweile muss man ja sagen, wird man ja eher diskriminiert, wenn man nicht hinter jedem maskulinen Begriff innen sagt und nicht die Frau wird diskriminiert. Das war eine Vorgeschichte. Bei den Schwulen übrigens ist es ganz, ganz ähnlich. Die Homosexualität war bis in die 70er Jahre ein Straftatbestand. Ein sexuelles Verhalten, von dem man auch eigentlich sagen könnte, das könnte doch einen Staat, der so viel Wichtiges auf der Agenda hat, wie Wachstum und Kriege in Afghanistan, egal sein, wie die Leute im Bett turnen. Es war ihm aber nicht egal. Ja, warum nicht? Ja, weil er mit der Turnerei im Bett dem geschlechtlichen Miteinander Ansprüche verbindet. Nämlich auf ein familiäres Miteinander, in dem die Liebe, die die Leute füreinander empfinden, zum Mittel für etwas anderes gemacht wird, das der Staat gern von dieser Liebe hätte. Ich habe den Gedanken der Nachwuchsproduktion angesprochen. Daran gemessen galten Schwule und Lesben immer als geächtet. Die versagen sich einen in dieser Gesellschaft von allen geachteten Standpunkt. Und wer einem geachteten Standpunkt nicht entspricht, wird verachtet. Das war das moralische Echo auf die rechtliche Diskriminierung, die es diesen Figuren gegenüber durchaus gab. Straftatbestand früher. Mittlerweile kann der Staat dem gleichgeschlechtlichen Miteinander sogar was abgewinnen, weil er merkt, auch das hat jeden Anklang von Revoluzertum und Aufbegehren gegen eine gesellschaftliche Ordnung völlig verloren. Die, die heute für die Homo-Ehe demonstrieren, die tun das mit Argumenten, dass sie die Dienste, die eine Familie bringt, genauso gut erbringen können und sie empfinden es als Makel, dass sie leider zur Nachwuchsproduktion aus biologischen Gründen nicht befähigt sind. Aber Reproduktionsgemeinschaften, in der sich zwei Leute ein Nest bauen und von diesem Nest aus ihr Fortkommen in der Gesellschaft betreiben, also ihren Frieden mit dieser Gesellschaft geschlossen haben, ja, das achtet auch ein Staat und so gibt es in manchen Bundesländern die Homo-Ehe. Aber dennoch bleibt ein gewisser Restbestand an rechtlicher Ungleichstellung beim Erbrecht und beim Steuerrecht. Ehegattensplitting kriegen sie immer noch nicht. Ich habe das noch nicht ganz verstanden mit denen, wollen die Interessen des Staates zu diesem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz also herangebracht hast sozusagen. Und jedenfalls hast du geäußert, dass der Staat ein Interesse daran hat, sich dann eben so ein Gesetz zu schaffen, um halt alle für den Arbeitsmarkt gleichermaßen zu befähigen. Also ich meine, stimmt ja, es geht ja nur, also hauptsächlich um Geschäftsbeziehungen und Vertragsbeziehungen in diesem AGG, aber ich verstehe dann noch nicht so ganz, warum zum Beispiel der deutsche Staat einfach sehr lange gebraucht hat, um es überhaupt mal zu, also um es zu verabschieden. Also es hat ja schon seit Jahren irgendwie EU-Richtlinien gegeben, und Fristen, und der deutsche Staat hat es ja im Grunde erst so kurz vor Ablauf der Frist, halt kurz bevor im Grunde eine Strafe eigentlich fällig gewesen wäre, verabschiedet. So, das liegt an dem Regierungswechsel mit auch, aber meines Erachtens liegt das auch ein bisschen an dem fehlenden politischen Interesse an diesem Gesetz. Also von welchem Gesetz redest du? Von welchem Gesetz redest du? Ja, das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Das Antidiskriminierungsgesetz. Genau, das heißt, ja. Ja, vielleicht heißt es so, wie du sagst. Aber von dem redest du, ja? Ja. Das heißt ja nicht Antidiskriminierungsgesetz. Ja. Genau. Wenn ich deine Nachfrage richtig verstehe, sagst du, das staatliche Interesse war nicht übermäßig groß und es ist auch halb auf Druck passiert, ja? Ja, das war mein Eindruck. Ja, der ist ja auch nicht verkehrt, der Eindruck. Es ist ja auch in der deutschen Politik bis heute umstritten. Die CDU zum Beispiel schimpft öfter auf dieses Gesetz, weil sie es für nutzlose Bürokratie und für einen neuen Verhauf von Vorschriften für die Geschäftswelt hält, die nur das Geschäftliche lähmen statt fördern. Ja, das ist eine Auffassung. Die andere Abteilung, insbesondere die Grünen und die eine Abteilung der SPD, hat das Gesetz wichtig gefunden. Es war also nicht unumstritten. Das liegt aber auch an dem Charakter des Gesetzes. Denn einerseits sind sich alle politisch Streitenden in einer Hinsicht ja einig. Eine Diskriminierung, die einen Menschen deswegen von einem Arbeitsplatz fernhält, weil er rote Haare, eine lange Nase oder einen falschen Glauben hat oder einen Ohrring trägt, obwohl er ein Mann ist. Das halten sie einerseits für sachfremd, weil die Sache, um die es ihnen geht, ist ihre Wirtschaft und das Eigentum und seine Vermehrung. Und wenn dafür ein Mensch anderer Hautfarbe oder religiöser Anschauung oder mit einem anderen Outfit seine Leistung bringt, dann ist er willkommen. Insofern sind sie glatt dagegen, dass Leute als Leistungsträger ausgeschlossen werden per Diskriminierung, wegen eines Merkmals, das mit der entscheidenden Leistung, die sie bringen sollen, gar nichts zu tun hat. Andererseits ist ihnen nicht verborgen geblieben, dass die wirklichen Eigentümer in dieser Welt die Geschäfte machen. Die Moralität des Publikums, mit dem sie geschäftlichen Verkehr haben, in Rechnung stellen für ihr Geschäft und deswegen zum Beispiel zu der Auffassung kommen, ein Mensch mit Piercing oder ein Mensch anderer Hautfarbe oder anderer Religion mit Kopftuch ist geschäftsschädigend und soll deswegen außen vor bleiben. Beiden Standpunkten soll ja eigentlich Recht gegeben werden. Beiden Standpunkten. Sowohl dem Standpunkt, dass nur die Diskriminierung nach Eigentum und sonst keine zählt, wie auch dem zweiten, dass die Eigentümer das Recht haben sollen, jede Person, die sie einstellen, auf ihre Tauglichkeit hin zu taxieren. Und das ergibt für beides ein Argument. Du kannst sagen, ja, wenn es bloß um die Vermehrung von Eigentum geht, dann kann einem Fabrikbesitzer auch egal sein, ob als eine islamisch denkende Frau mit Kopftuch in die Fabrik kommt oder nicht. Du kannst aber auch sagen, ja, wenn so eine Muslimin hinter dem Tresen einer Bank das Publikum verstreckt, dann ist das Eigentum schädigend und eigentlich müsste man dem Eigentümer da Recht geben. Und dieses Gleichstellungsgesetz, von dem du redest, das gibt eigentlich auch beiden Standpunkten recht. Es sagt nämlich nicht, es ist ab sofort verboten, einen Muslim oder einen Schwarzen oder einen Behinderten rauszuwerfen, sondern es ist verboten, ihn mit diesem Argument rauszuwerfen. Insofern ist beiden Standpunkten recht gegeben. Aber das sagst du jetzt so dahin, weißt du, in einem Callcenter. Das wird sofort ein juristischer Streitfall. Und ich vertrete gar nicht die Auffassung. Das ist doch immer eindeutig, ist es geschäftsschädigend oder nicht. Selbst für dein Callcenter kannst du auch nicht sagen, da ist es eindeutig. Du denkst nämlich daran, da fehlt der Publikumsverkehr, also wird niemand verschreckt. Aber ein Unternehmer, der ein Callcenter im großen Stil pflegt, der hat zum Beispiel die Erwägung im Kopf, dass der Betriebsfrieden in der Belegschaft gestört werden kann, wenn da lauter gute Deutsche sitzen, die seit dem Karikaturenstreit gewohnt sind, auf den Islam zu hetzen und zu schimpfen und plötzlich dazu verdonnert werden mit einer Muslimin, die das auch noch äußerlich demonstrativ dokumentiert, einen Arbeitsplatz zu teilen. Jetzt wird es eine gerichtliche Streitfrage, ob das Eigentumsrecht des Unternehmers obsiegt, der einen Anspruch auf einen Betriebsfrieden in der Belegschaft hat, der jetzt gestört wird durch die Muslimin, oder ob umgekehrt die Muslimin ein Recht hat, das sogar noch im Grundgesetz gedeckt ist, dass die religiöse Anschauung im Grundgesetz geschützt ist, sie also mit dem Kopftuch am Arbeitsplatz erscheinen darf. Das ist eine jetzt durch Gerichte zu entscheidende Frage, aber keineswegs eindeutig. Das Entscheidende, was ich zum Gegenstand der Kritik machen möchte, ist die Maßstäbe, die dabei angewandt werden. Es ist einfach, wenn man die Prüfung vollzieht, ja, unterstellt, dass der Maßstab gilt. Was dem Eigentum taugt, wird ins Recht gesetzt, was nicht, nicht. Und nur wenn man den Maßstab unterschreibt, geht man zur Prüfung über. Ja, taugt das jetzt oder widerspricht es ihm mehr? Ja gut, aber mit diesem AGG hat man jetzt den Fall geschaffen, dass dann der Unternehmer zwar die Muslime halt rausschmeißen kann, irgendwie, wenn es ihm nicht passt, genau. Weil er ihm gar nicht den Job geben kann. Genau. Aber er muss es halt einfach anders begründen. Er muss nachweisen, dass es eben nicht aufgrund der Religion. Genau, und jetzt sagt eine CDU zum Beispiel zu diesem Prozedere, ja, das ist doch wieder bloß der Auftakt für viel Schreibkram und Prozesse. Da haben die Unternehmer wieder eine Zusatzaufgabe, weil sie nicht einfach einen blauen Brief mit der Kündigung schreiben können, sondern sie müssen auch noch einen Anwalt beauftragen, der im Lichte dieses neuen Gesetzes prüft, ob diese Kündigung rechtlich formell korrekt gefasst ist. Da darf nämlich nicht drinstehen, sehr geehrte Frau Musliman, wir kündigen Ihnen wegen Ihres Kopftuchs, sondern da muss drinstehen, dass diese Frau nicht den Qualifikationsanforderungen entspricht. Also man muss kündigen, versehen mit der Heuchelei, dass der Grund, deswegen man kündigt, nicht der Niedergelegte ist. Ja, das ist ein zusätzlicher Aufwand, von dem die CDU sagt, das ist Sand im Getriebe des Geschäfts, das hätte es nicht gebraucht. Und in der Praxis ändert es ja ohnehin nicht. Nichts. Hat sie auch recht. Ja. Es wird ja die Kündigung der Minderheiten nicht unterbunden. Es wird nur beim Kündigen unterbunden, dass das Minderheitenmerkmal als Grund angeführt wird. Ja. Und deswegen kann ich in diesem Gesetz auch keinen Gewinn erkennen. Das fällt mir bei Gesetzen ohnehin meistens schwer, aber in diesem schon gar nicht. Gibt's noch was? Vielleicht nehme ich noch mal die Pause, wenn es denn nur eine Pause ist, zum Anlass, um auf den Gegenstandpunkt hinzuweisen. Das ist diese politische Vierteljahresschrift, die da hinten, hoffe ich, auf einem der Tische ausliegt. Und für Leute, die mit uns im Kontakt und im Gespräch bleiben wollen, gibt es da hinten in dieser Zeitschrift eine Internetadresse. Ich weiß nicht, wie weit das hier durchgesetzt ist. Wenn man diese Internetadresse anklickt, dann findet man da unter anderem eine Liste mit Städten, in denen wir regelmäßig Diskussionsveranstaltungen zu verschiedenen Themen durchführen. So könnt ihr also da nachschauen, wann in Leipzig oder Umgebung die nächste Veranstaltung zu welchem Thema stattfindet. Und zum Zweiten wiederhole ich nochmal euer Angebot, ja, dass es eine ausliegende Mailingliste gibt, wo Leute ihre E-Mail-Adresse ablegen können, wenn sie denn wollen, sodass sie über Diskussionen und andere Ereignisse informiert werden bei Bedarf. Ja, habt ihr noch Beiträge zur Diskussion oder Kritik oder Nachfragen? Ich schaue immer noch mit deinem Toleranzbegriff. Also in dem Sinne, wie du sie auf die Beispiele, die du gebracht hast, anwendest, diesen Begriff. Ja. Weil ich bin mir nicht sicher, ob das so geht, weil vom Begrifflichen her, was du selber erwähnt hast, tolerant, erdulden, erleiden, bedeutet für mich immer, dass es einen Zusammenhang gibt, aus dem man nicht raustreten kann. Also wenn ich jetzt dieses erste Beispiel nehme mit der Musik, dann denke ich, es ist wirklich ein Ding, ich kann nicht ausziehen und ich kann aber auch nicht warten, bis der andere weg ist. Wenn du aber die Beispiele nimmst von Kündigung oder von Rentenauszahlung, dann gibt es doch immer eine Seite, die darauf nicht angewiesen ist, also die nicht mit der anderen Seite auskommen muss. Also in dem Sinne, ein Industrieller ist nicht in die Situation gesetzt, das zu erdulden, das zu erleiden, wie es denjenigen geht, die er es vor die Tür setzt. Und da denke ich, kann man nicht von Toleranz sprechen, oder bin ich da in ein Missverständnis gelandet? Ja, beziehst doch mal, was die Toleranz sagt, dass sie sei. Widerstreitende Interessen mögen sich wechselseitig respektieren. Bezieh doch das mal auf die, mit denen der Industrielle in Verbindung steht. Auf die Menschen, die bei ihm arbeiten. Dann ist der Widerstreit der Interessen klar. Das Unternehmen hat das Ziel, möglichst viel Gewinn zu erwirtschaften. Und von diesem Zweck aus ist der weggezahlte Lohn eine knapp zu haltende Größe. Deswegen wird er ja auch oft genug gesenkt. Ein prominentes Beispiel ist aktuell die Telekom. Die Menschen in den Callcentern bei der Telekom die bekommen jetzt Änderungskündigungen und machen dieselbe Tätigkeit in neuen outgesourcten Gesellschaften für das halbe Geld. Da stehen zwei Figuren mit gegensätzlichen Interessen in einer Abhängigkeit. Hier der Unternehmer mit seinem Profit, dort der Arbeitnehmer mit seinem Lohn. Achtung des Interesses der Lohnempfänger, die die Toleranz fordert. Die wäre doch in diesem Beispiel zu fordern, oder? Ich denke, ja, also Achtung und Rücksicht, das wäre tatsächlich zu fordern. Ja. Ja. Und das ist eben der Sache fremd, weil es zwischen diesen beiden widerstreitenden Interessen gar nicht gibt, was der wechselseitige Respekt fordert, nämlich so etwas wie einen Optimalpunkt, in dem beide Interessen zum Zug kommen. Denn es ist ja so, dass jeder Euro mehr, der an Lohn gezahlt wird, ein Abzug vom Gewinn ist. Umgekehrt, jeder einbehaltene, gestrichene Lohn den Gewinn fördert. Da ist das Beschränken des anderen Interesses die Quelle dafür, das eigene Interesse zu fördern. Und deswegen gibt es da keinen Optimalpunkt. Ja, wenn man aus so einem Gegensatz raustreten will, so hatte ich anfänglich deine Äußerung verstanden. Aber vielleicht ist das ein Missverständnis von mir. Was macht man denn? Die bürgerliche Welt fordert, übt Toleranz. Ich habe heute Abend gezeigt, das macht kein Mensch auf dieser Welt, sondern die Interessen setzen sich nach Maßgabe der Mittel, die sie haben oder nicht haben, durch oder unterliegen. Und das Recht weist ihnen auch die Gültigkeit und die Reichweite der Gültigkeit zu. Das Eigentum ist ins Recht gesetzt. Man darf andere Menschen entlassen und sie damit um ihr Einkommen bringen. Das allerdings mit Auflagen, Kündigungsfristen. Die Toleranz, die fügt dieser rechtlichen Beschränkung, die dafür sorgt, dass das stärkere Interesse sich über das schwächere innerhalb der definierten Regeln hinwegsetzt. Die Toleranz fügt dem keine neue Beschränkung hinzu. Was also tun in so einem Gegensatz? Ja, wenn man sich in so einem Gegensatz bewegt, dann sehe ich da nur zwei Möglichkeiten. Entweder, oder drei, entweder man kann sich voneinander separieren, wenn man gegensätzliche Interessen hat. Das scheitert in dem Fall, weil die Interessen voneinander abhängen. Oder man kann die andere Seite davon überzeugen, das ist ein Gegensatz von Interessen, der das Gros schädigt. Das wollen wir ab sofort nicht mehr. Wir wählen ein neues Interesse. Das wäre die zweite Option. Oder das verfängt mich. Ja, dann muss man sich überlegen, ob man in seinem Leben immer zur unterlegenen Partei der Geschädigten gehören will oder versucht, die Abhängigkeit abzuschütteln. Das sind die drei logischen Möglichkeiten, die es da gibt. Meinst du damit? Das letzte verstehe ich nicht. Ich meine es eigentlich genau umgekehrt. Also so zum Beispiel die Forderung nach, irgendwie toleriert doch andere Hautfarben. So. Aber Asylbewerberheime in meiner Nähe will ich bestimmt nicht haben. Weil ich schicke mein Kind natürlich auch nicht auf eine Schule, wo die Leute offiziell Ausländer sind. Genau. Und das meine ich halt nicht. Also Es geht ja noch nicht mal darum, auszuhalten, sondern es wird, also, das ist also richtig, war, ja, du hast mein Argument jetzt aufgegriffen. Ich habe ja so eingeleitet, dass ich gesagt habe, der Aufruf der Toleranz erfolgt in der Regel dann, wenn Minderheiten geschädigt worden sind. Man sieht, wie in der Fußgängerzone ein Schwarzer verhauen wird, ein Ausländer. Und dann ruft man zur Toleranz auf. Insofern ist es der Beleg dafür, dass Toleranz nur deswegen gefordert wird, weil sie praktisch nicht geübt wird. Und jetzt wollte ich sagen, dass die Leute, die immer zur Toleranz auffordern, selber eine Formel bekannt geben, in der schon der Übergang zum Übergriff drinsteckt. Wenn ich nämlich sage, Toleranz, das ist eine schwere Sache, da muss man sich im Aushalten üben, im Erdulden, dann gebe ich damit bekannt, dass ich nicht mit einem anderen Interesse oder einer anderen Auffassung meinen Frieden geschlossen habe, sondern dass ich das als schädlich, schlecht, niederträchtig empfinde, insofern immer schon auf dem Sprung bin, dagegen vorzugehen. Also gehe ich auch dagegen vor. Deswegen sterben ja auch die Toleranzaufrufe nicht aus. Aber das ist halt ein ganz wichtiger Punkt, dass es von vornherein einfach ein Problem impliziert. Also dass es von vornherein heißt, da ist ein Problem, das muss ausgehalten werden. Ja. Also auch, dass jemand dumm geholfen hat, das ist schon mal ein Problem, das muss ausgehalten. Genau, damit gibt man schon halb dem Grund recht, warum der Ausländer verhauen wird. Das wollte ich sagen, dass in der Praxis, also da, wo es um praktische Interessen geht, ja, ein Schwarzer sucht eine Wohnung, ein Schwuler einen Arbeitsplatz, dort wird Toleranz nie praktiziert. Das macht keiner. Kein Unternehmer sagt, eigentlich wollte ich 10.000 entlassen, aber heute bin ich tolerant, ich entlasse nur einen. In der wirklichen Welt wird Toleranz nicht geübt. Gelten tut sie nur auf dem Feld der Meinung. Da ist es ernst. Da muss selbst ein Unternehmer sagen, ich habe sie zwar entlassen, aber ihre Auffassung muss ich respektieren. Dort gilt sie, aber da ist sie, wie gesagt, ein vergiftetes Geschenk. Ja? Auf die Gefahr, dass ich jetzt, ich will den Dialog von vorhin nochmal aufnehmen. Kein Problem. Deine Antwort auf meine Nachfrage hat mich jetzt nach einer gewissen Zeit zu einer weiteren Frage gebracht. Und zwar, es geht um das Verhältnis von Männern und Frauen, die Diskriminierung von Frauen, das war der Punkt. Und du hattest dann gesagt, okay, es gibt zwei fundamentale Interessen, die der Staat hat. Das eine ist halt seine Wirtschaftsordnung in Stand setzen. Das zweite ist Nachwuchsproduktion, rein Menschenmaterial. Und die Frauen waren auf die Rolle festgeschrieben, halt für zu gebären. Was, wenn das aber doch ein Fundamentalinteresse ist, frage ich mich jetzt, dann folgt darauf doch überhaupt nicht, dass sie dadurch irgendwie degradiert werden. Dann werden sie ja, eventuell ist das sogar das höhere Interesse, was der Staat hat, möglicherweise gleiches Interesse. Also wie kommt es zu der Diskriminierung von Frauen, die wir beobachten? Die wir beobachten? Heute? Wo beobachtest du das heute? Ja, zum Beispiel, gerade gestern habe ich Zahlen gehört über so bei Gehaltsverhandlungen von wenn das Gehalt frei austariert wird, dann kann man da richtig Zahlen lesen, wie wo im Schnitt halt weibliche Arbeitskräfte schlechtere Gehälter aushandeln. So, solche Fälle, die das vorhanden sein. Ja, das hat seinen ganz schlichten Grund darin, dass kein Unternehmer sich bei der Entlohnung je an der Gerechtigkeit orientiert, sondern der orientiert sich an seinem Gewinnziel. Aber dann müsste es sich mitteln eigentlich. Bitte? Dann müsste es sich doch mitteln, wenn zwischen Männern und Frauen als Angestellte, wenn nicht das entscheidende Kriterium wäre. Nein, da haben Unternehmer ein Kriterium, das sie gegen die Frauen in Anschlag bringen. Und das sie auch in Anschlag bringen können, weil die Frauen in der großen Mehrzahl erpressbar sind. Das Kriterium, das ein Unternehmer bis heute gegen jede Frau in Anschlag bringt, ist die Tatsache, dass sie durch ihre Biologie zum Gebären der Kinder prädestiniert ist, ist vom Standpunkt der Beschäftigung ein Risiko. Wenn sie schwanger ist, dann ist der Arbeitsplatz vakant und er muss einen neuen Arbeitnehmer suchen, ihn wieder einarbeiten. Das ist ein Risiko, das dazu führt, dass die Frau ganz grundsätzlich in der Geschäftswelt erst einmal mit einem Malus versehen wird. Das ist so. Und jetzt darf man nicht mit dem Mutterschaftsgesetz oder dem Mutterschutz anrücken, weil das ist nämlich die staatliche Antwort darauf. Man muss die Unternehmer per Gesetz dazu verpflichten, dass, wenn eine Frau schwanger wird, der Arbeitsplatz ein Jahr freigehalten wird für sie. Dass also die Schwangerschaft nicht mit Arbeitsplatzverlust identisch ist. Das muss man deswegen per Gesetz festschreiben, weil ein Unternehmer es so macht, wenn man ihn lässt. Also das macht er geltend bei dem Geld, das er für die Frau bezahlt. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass das durchsetzbar ist. Das unterstellt, dass die Frau einer besonderen Erpressbarkeit unterliegt. Es ist nämlich so, dass der Umgang der kapitalistischen Geschäftswelt mit den Arbeitnehmern im Laufe der letzten Jahrzehnte dazu geführt hat, dass die Männer zu Löhnen beschäftigt werden, die schon lange keine Familie mehr ernähren. Das alte Projekt, ein Mann ist der Ernährer und verdient ein Geld, mit dem er 2 oder 3 Köpfe auch ernähren kann. Das ist schon lange zu den Akten gelegt. Es gibt heute Niedriglohnsektoren, es gibt Billiglöhne, auch in den tarifeingruppierten Entgeltstufen, von denen gesagt wird, die Leute, die heute nach Tarif verdienen, in Ostdeutschland wie in Westdeutschland, die fallen mitunter sogar unter die Hartz-IV-Regelung und können Unterstützung beantragen. So. Also verdient ein Mann heute nicht mehr das Geld, das eine Familie durchs Leben trägt. Also muss die Frau, ob sie das als Emanzipation begreift oder nicht, ist völlig egal. Sie muss einen Zusatzgelderwerb anstreben. Sie muss. Das ist das Argument ihrer Erpressbarkeit. Achso, damit vergrößert sie die Konkurrenz? Und ja. Ich habe jetzt vielleicht das auch umgeschickt, ein Beispiel wieder auch von einer Geschäftsbeziehung zu sehen. Ja. Ich habe jetzt keine Zahlen unterwegs, zum Beispiel irgendwie aus dem privaten Bereich von der Unterdrückung von Frauen. Ja, aber ich glaube, du suchst deswegen so krampfhaft nach Beispielen, weil du 3 Jahrzehnte zurück bist. Dass man heute einer Frau sagt, blöde Kuh, geh nach Hause an deinen Herd, das ist einfach nicht mehr gesellschaftlicher Standard, weil sich das moralische Denken in Bezug auf das andere Geschlecht dem rechtlichen akkommodiert hat. Das Recht hat die Minderstellung der Frau, die es wirklich einmal gab. Es ist eine Besonderheit im bürgerlichen Recht, dass ein Geschlecht rechtlich anders behandelt worden ist als das andere Geschlecht. Das ist abgeschafft worden. Und das quasi ideologische Begleitwerk, dass der Staat für die Befreiung der Frau für den Arbeitsmarkt in die Welt gesetzt hat, war, man muss die gesellschaftliche Achtung vor der Frau fördern. Übrigens muss man gleich am Rande, weil du immer auf dieser Emanzipationsschiene reitest, eine Bemerkung an den Anfang stellen. Na, nicht, dass ich dich als Verfechter der Richtung brandmarken will, so ist es nicht. Ich muss mal sagen, was an der Idee so schäbig ist. Die ersten Frauen, lange bevor es diese Alice Schwarzer gab und solche Figuren, die sich für die Gleichberechtigung ins Zeug gelegt haben, die haben die Schlechterbehandlung des weiblichen Geschlechts in der im Wesentlichen ökonomischen Welt entdeckt. Sie haben entdeckt, wenn die Frauen schon Arbeit bekommen, dann wird sie schlechter bezahlt. Wenn sie eine Arbeit bekommen, dann sind es die niederen Tätigkeiten. Als Packerin oder mit einem Lötkolben am Fließband oder als Klofrau. Ihre Antwort darauf war, sie fordern Gleichberechtigung. Diese Antwort, die ist der Keim aller weiteren Fehler. Die ist selbst schon ein Fehler. Denn wenn ich sage, diese ganze Welt der Berufe, in die ich schaue, die kennt gut dotierte Positionen, wo man für wenig Aufwand viel Geld verdient. Und sie kennt die ganzen schlechten Positionen, wo man für aufreibende Leistung wenig verdient. Dann darf man nicht für die Gleichverteilung der Geschlechter auf die guten und schlechten Positionen werben, sondern man muss für die Abschaffung der miesen Positionen sein. Das ist was ganz anderes, als zu sagen, jetzt fordere ich aber Proporz bei der Verteilung auf unerträgliche Jobs. da wäre ich gegen unerträgliche Jobs und nicht für gerechte Verteilung auf die Geschlechter. Die Alternative ist ja ökonomische Abhängigkeit vom Mann. Die Alternative zur Lohnarbeit wäre auch. Also ich meine, wir reden ja jetzt einfach auch hier über das System, das hier existiert. Also wenn du das jetzt gerade darstellst von wegen Diskriminierung von Frauen, das gibt es ja überhaupt nicht mehr und diese Forderung nach, danach, dass man halt eben in der Arbeitswelt halt auch eine Chance kriegt, sozusagen. Ich meine, ich stimme dazu, das ist halt auch aus meiner Sicht muss man natürlich diese Arbeitsverhältnisse abschaffen. Aber ich meine, man redet ja auch über eine Arbeitswelt, die so jetzt existiert. Ja. Und es halt auch darum geht, dass ganz konkrete Menschen irgendwie halt aufgrund dessen, dass sie halt einfach mal irgendwie das falsche Geschlecht haben, halt um einiges härter kämpfen müssen als andere. Also ich meine, so eine ganz pragmatische Sache letzten Endes. Und die Alternative wäre dann, also ich meine, das war eben ja in der Diskussion auch aufgetaucht, dass halt, wenn es um Frauen geht, geht es um deren Wehrfunktion. Was ist denn mit den ganzen Frauen, die gar keine Kinder kriegen wollen? Also die einfach diese Funktion nicht ausfüllen wollen oder können. Die tun das auch nicht. Ja eben, also ich meine deswegen, also ich meine diese Ja, aber das tun nur einige nicht. Ja, es klingt aus. Ja, bitte. Nee, mach mal. Die Reduktion macht die Unternehmer. Das dürfen die auch nicht. Sie dürfen ja nicht vorher fragen, willst du Kinder gründen oder hast du das vor? Das ist ja auch verboten. Deswegen machen sie diese Diskriminierung sozusagen von vornherein. Und dann ist die Frau auf dem Risiko, ganz prinzipiell, wenn sie Kinder kriegt, wenn sie welche hat oder wenn sie welche adoptiert oder wie auch immer, um sie sich dazu stellen. Und das. Das begründet, wie wir heute noch existieren, diskriminieren. Die Rechte vom Staat sehen, ja jetzt wirklich beendet ist, aber eben ja, wirtschaftlich eben einfach noch wirkt, weil sie eben diese Gründe hat, die eben die anderen Tauglichkeiten, die anderen Diskriminierungen ja auch immer haben. Deswegen man denen ja mit Gesetzen kommt. Und die müssen ja auch immer ja noch nicht davon reden. Ich glaube, so war es auch nicht gemeint. Die rechtliche Diskriminierung ist in dem ist abgeschafft, die wirtschaftliche gibt es aus den genannten Gründen so, wie es die anderen Diskriminierungen auch gibt. Trotzdem ist es fair zu sagen, dann kämpfe ich heute für die Abschaffung dieser Diskriminierung, weil das hat man ja dann gewonnen. Der schließt sich ja nicht grundsätzlich aus, oder? Also ich meine, ich kann ja längerfristige und kurzfristige Forderungen haben. Ich glaube, deswegen, das heißt Forderung, das richtet sich an. Ja, ich glaube, diese kurzfristige Forderung ist ein Fehler. Und das ist auch ein Fehler zu sagen, ich erkämpfe mir heute was ich dann später umwandeln will. Also ich glaube, das ist eine ganz grundsätzliche Frage, ob man jetzt irgendwie im Hier und Jetzt halt schon für Veränderungen kämpft und halt immer mit dem Ziel der Abschaffung des ganzen Systems im Kopf oder ob man halt einfach lässt. Kann man schon führen. Ich höre ja aus deiner Erwiderung raus, dass da so eine gewisse Beklommenheit angeklungen ist. Ja, weil du sagst, wenn ich also Kritik übe an, nennen wir es mal, der beruflichen Emanzipation der Frau, dann müsste ich mir doch auch klar machen, dass das Dasein einer Frau als Muttertier oder als abhängige Variable des Mannes in der Familie auch kein schöner Lebensweg ist. Ja? Das ist auch so. Das ist auch so. Aber ich muss dir mal zu der Logik des Arguments eines zu bedenken geben. Man kann zu einer Kritik an Alternative B nicht antworten, Alternative A wäre auch nicht schön. Dadurch wird nämlich Alternative B nicht gut. Es könnte doch sein, dass beide Wege nicht gut sind. Was den zweiten Weg angeht, die berufliche Emanzipation der Frau, ja. Es gibt in Deutschland vielleicht ein paar tausend Frauen, die einen beruflichen Aufstieg wie Sabine Christiansen oder ähnliche Powerfrauen hingebracht haben, die mit ordentlichem Geld ein vergleichsweise flottes Leben führen. Für das Heer von Millionen Frauen ist die sogenannte Emanzipation oder die Befreiung zum Beruf eine Befreiung zur Doppelbelastung geworden. Diese Frauen Die machen erstens das, was du schlecht fandest. Sie hocken in einer Familie und sind festgelegt auf diesen Reproduktionszusammenhang, weil sie andere Mittel gar nicht wissen, um ihr Leben schöner zu gestalten. Und sie sind wegen des bescheidenen Einkommens des Mannes darauf angewiesen, dass sie zusätzlich verdienen. Also müssen sie beides machen. Eine Familie aushalten, wie du sagst, über die Gründe haben wir noch gar nicht geredet. Und einen Beruf ergreifen, der für sich auch nicht zum Leben taugt. Auf selbstständige Beine stellen sich die Frauen, die Teilzeitarbeit machen in den Fabriken oder bei Schlecker verkaufen. Nie. Da würde schon das ökonomische Auskommen nicht zureichen. Da kommt also außer emotionalen Banden bei der Familie zu bleiben, wenn es sie noch gibt, ein ökonomischer Zwang, den Verband nicht zu verlassen, weil man sich so ohne weiteres gar nicht auf eigene Füße stellen kann. Und das wollte ich sagen, dass diese sogenannte Befreiung der Frau für die Berufswelt für Abermillionen einfach Doppelbelastung geworden ist und nicht der Weg in ein auskömmlicheres Leben. Umso ärgerlicher finde ich es ja, dass ich insbesondere solche Frauen, denen ich materiell wirklich ein anderes Los wünschen möchte, dass sich die mit dieser schäbigen Verrichtung abspeisen lassen, dass man sie ideell anerkennt. Dieser Schwachsinn, der in jedem Briefverkehr mittlerweile durchgesetzt ist, ja, dass man Student, Schrägstrich Studentinnen sagen muss, dass man Lehrer, Schrägstrich Lehrerinnen sagen muss, dass man Mann, Schrägstrich Frau sagen muss, dass man quasi mit einer in der deutschen Grammatik unter Missbrauch der Sprache erbrachten Anerkennung alles das für ungeschehen erklären will, was den Frauen materiell angetragen wird. Das finde ich niederträchtig, billig, schäbig. Das ist ja keine Anerkennung, das ist auch eine Mitnennung, oder? Was ist das? Eine Mitnennung. Nein, das ist Anerkennung. Wer das nicht tut, der zieht sich einen Ordnungsruf zu. Ich rede aus eigener Erfahrung. Mittlerweile ist es sogar in Behörden, auch in großen Unternehmen Standard, da heißt das Gender Mainstreaming. Wer da nicht, jeder, der gegendert ist, muss bei jedem Manuskript immer sein Autokorrekturprogramm einschalten, sodass bei Lehrer immer eingeblendet wird, Schrägstrich innen. Da findest du das nicht schäbig? Statt dass die Frauen Geld kriegen, kriegen sie ein innen angehängt. Außerdem ist es auch noch, ja, es ist schon auch noch das Einnisten von Dummheit zum Zwecke der Höflichkeit in den Verkehr der Geschlechter. Es ist nämlich einfach Unfug. Die geschlechtliche Natur der Substantive ist nur bis auf ganz wenige Ausnahmen durch das natürliche Geschlecht regiert. Der Mann, die Frau. Die Sonne, der Mond, da hört er schon auf, bei Abstrakter schon gleich. Die Wahrheit, der Unsinn. Es ist gar nicht wahr, dass die geschlechtliche Verknüpfung mit dem Substantiv eine Verbeugung vor dem biologischen Geschlecht wäre. Die meisten Substantive sind durch das biologische Geschlecht im Artikel gar nicht regiert. Und die Professionen, der Lehrer. Das Kind wird noch nicht als Geschlechtsträger angesehen. Der Lehrer meint gar nicht das biologische Geschlecht des Inhabers der Profession, sondern meint eine Berufsbezeichnung. Insofern ist es sowieso ein grammatikalischer Unfug, dass man hinter den Lehrer die Lehrerin setzt. Man hat nämlich mit dem Lehrer einen Berufsstand gemeint und nicht das, was der Ausübende zwischen den Beinen hat. Das ist einfach Unsinn. Ich finde es gerade sehr emotional, dann auch von deiner Seite. Also, du kannst dich mit der Lehre auf den Beruf beziehen, aber du kannst dich mit der Lehre auch auf die Person beziehen. Das musst du schon wenn du gerade die Frau Lehrerin Müller meinst, dann kannst du ihm dann sagen, natürlich Frau Lehrerin. Nee, aber ich meine, also das Argument war ja gar nicht Unsinn, weil Lehrer bezeichnet die Beruf, den Beruf als irgendwie so Berufsgattung. Aber darum geht es jetzt ja gar nicht. Was doch passiert, wenn man Menschen bezeichnet, dann benutzt man halt ein maskulines Substantiv. Also ich will jetzt gar nicht. Ja, aber das ist ein Fehler, was du da sagst. Ist das ein Fehler? Weil der Lehrer nicht deswegen der Lehrer heißt, weil ich die maskuline Abteilung dieses Berufsstands bezeichnen möchte. Und warum heißt es die Krankenschwester? Dafür nicht, weil es Frauen sind. Das ist nicht wahr, dass ich aus dem biologischen Geschlecht das der Artikel herleite. Das stimmt einfach etymologisch nicht. Die Sonne heißt nicht die Sonne, weil die da eine Frau wohnt. Die, bitte? Ja, aber es soll doch einfach dafür stehen, dass man doch mal aufhören soll, um solche Sachen zu schreiben, dass man unbedingt an alles dann eben in oder nicht eben hängen muss. Da kann man es auch lassen, wenn es nicht egal ist. Das finde ich auch, das kann man lassen. Aber trotzdem, also linguistisch ist es nur mal so, das hast du ja auch gesagt, es gibt diese Sexus-Korrelation für einen begrenzten Teil des Wortschatzes. Das ist so, der Mann, die Frau. Und für die neutralen Formen, also wenn jetzt eine Gruppe bezahlt wird, dann benutzt du die männliche Form bei der Lehrer. Das ist immer nicht zu leugnen, aber darauf soll man jetzt nicht unbedingt schließen, dass da irgendeine Diskriminierung drin eingebaut ist oder so. Aber das ist ja, schau. Das eben entwickelt. Es ist auch richtig so entwickelt. Du hast doch recht. Natürlich benutzt man, wenn man sagt, der Lehrer und meint den Berufsstand. Die maskuline Form. Aber die wird benutzt, weil man einen Berufsstand bezeichnen will und nicht, weil man die Frauen missachtet, die ihn ausüben. Wenn ich zum Beispiel Wert darauf lege, dass es auf das Geschlecht des Inhabers ankommt, ja, dann sage ich zum Beispiel, die Lehrerinnen fallen auch unter das Mutterschaftsgesetz. Dann kommt es eben auf das Geschlecht des Inhabers an. Aber wenn von der Verwendung des Artikels her klar ist, dass der Berufsstand das Bezeichnete ist und nicht das Geschlecht, dann darf man dieser Bezeichnungsabsicht nicht vorwerfen, sie wollte das andere Geschlecht diskriminieren. Nee, das darf man nicht machen. Ja, aber das wird verlangt, weil ich muss jetzt hinter die Bezeichnung des Berufsstands ein Femininum setzen, obwohl von mir das Maskulinum gar nicht gemeint war. Das ist auch richtig. Gut. Okay, gibt es noch was zur Diskriminierung der Frau, zur Frau oder zu anderen Themen? Wenn, dann kommst du ein bisschen näher ran. So näher rankommen, ja, okay, geht auch.